Unter anderem soll es heute um FGM, also Female Genital Mutilation, die weibliche Genitalverstümmelung, als Praxis und Tradition gehen, sowie um die Verbreitung dieser Praxis und natürlich irgendwo auch gewissermaßen mit dem westlichen Verständnis eines kontinentalafrikanischen Phänomens irgendwo brechen. Aber es soll natürlich nicht dabei bleiben, sondern auch um die Zusammenhänge im Nahen Osten gehen, sowie ein Überblick über die katastrophal politische Lage und was denn nun letztlich auch so etwas wie FGM möglich macht. Und irgendwie ist es mehr so ein formales Ding, jetzt den Redner vorzustellen, aber dennoch, Thomas von der Ostensacken ist Geschäftsführer von WADV. WADV hat mehrere Projekte in der Region Irakisch-Kurdistan. Unter anderem war WADV einer der tragenden Vereine und Initiativen, die dafür gekämpft haben, dass die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung in Irakisch-Kurdistan per Gesetz verboten wird. Und es gibt eben noch einige andere Projekte, wie zum Beispiel Frauenschutzhäuser und so weiter. Des Weiteren möchte ich noch verweisen, dass es oben Broschüren gibt und unter anderem gibt es auch die Unique. Das ist die Zeitung der österreichischen Hochschülerinnenschaft der Uni Wien. Und die letzte Ausgabe, die im Moment aktuellste Ausgabe, ist vom November zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und auf Seite 22 wurde auch schon ein Interview abgedruckt mit Thomas genau zu dem Thema. Also falls ihr interessiert seid, greift oben ruhig zu. Und dann mag ich gerne gleich weitergehen. Ja, danke für die Einladung, mal wieder in Hörsaal 3 in der Uni Wien, wo ich immer wieder gerne bin. Ich könnte euch jetzt mit einem Fachvortrag hier langweilen über die, oder nicht langweilen, aber über die Hintergründe, Entwicklung, Bedeutung von Genitalverstümmelung an Frauen, vor allen Dingen in West- und Südostasien, und werde euch auch damit ein wenig konfrontieren, aber angesichts der aktuellen Lage und der ganzen Diskussion auch in den letzten Tagen, werde ich ein wenig versuchen, diese Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen, die ja eingebettet ist in einen weiteren Rahmen, ein wenig zu kontextualisieren und auch zu versuchen, klarzumachen, was es eigentlich bedeutet, in Nordafrika, im Nahen Osten, gegen die unterschiedlichen Formen von Gewalt und auch vor allen Dingen sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu kämpfen und in welchem soziologischen oder gesellschaftlich-kulturellen Kontext sie steht. Einfach weil für Leute wie uns, die nun seit inzwischen 25 Jahren sich mit diesem Thema vor Ort herumschlagen, es auch ein wenig elend ist zu sehen, dass in den letzten 6 Tagen die Experten, die nun genau wissen, wie es im Nahen Osten mit den Frauenrechten und der Unterdrückung von Frau und so weiter bestellt ist, wie Pilze aus dem Herbstboden hervorwachsen. Und was plötzlich zumindest in den bundesdeutschen Medien jeden interessiert, hat in den letzten 15 Jahren de facto niemanden interessiert. Ich werde das aber immer wieder versuchen zurückzuführen auf dieses eine spezifische Thema, weil auf der einen Seite wir es für ganz wichtig halten, dass diese Praxis beendet wird und auf der anderen Seite man sich an der Art und Weise, wie überhaupt ans Licht kam, dass es sich nicht um ein rein afrikanisches Phänomen oder um eine afrikanische Praxis handelt und wie dagegen vorgegangen worden ist und wie inzwischen bekannt ist, dass FGM extrem breit in Westasien und Südostasien verbreitet ist, sehr viel auch aussagt über Veränderungen und die Möglichkeiten gesellschaftlicher Intervention in der Region. Aber fangen wir sozusagen mit dem Thema selbst an. In großen Teilen, und das war früher immer der Ort, woher das bekannt ist, Afrikas, aber eben, wie man weiß, inzwischen auch in West- und Südostasien, ist die Beschneidung oder Verstümmelung von weiblichen Genitalien sehr weit verbreitet. Es gibt 3 verschiedene Formen, die auch von der UN so klassifiziert sind, weiblicher Genitalverstümmelung. Die erste, mit der man es auch ganz, mit der man es vor allen Dingen auch in Asien zu tun hat, ist die teilweise oder ganze Entfernung der Klitoris im Alter zwischen Neugeborenen und früher Pubertät. Das hängt dann von jeweils dem Land und der Region ab. Die zweite Form, die es unseres Wissens nach nur in Afrika gibt, ist die Entfernung aller äußeren Teile der weiblichen Geschlechtsorgane, das heißt der Klitoris und der äußeren Schamlippen, die auch normalerweise im Kindheitsalter getätigt wird. Und die dritte und schlimmste, die bislang nur in Teilen Ostafrikas praktiziert wird, ist die sogenannte Infibulation. Das heißt, die operative Entfernung aller äußeren und inneren Geschlechtsorgane, der äußeren und inneren Schamlippen und das anschließende Zunähen der Vagina, die nur geöffnet wird, wenn die Frau ein Kind gebiert. Und ansonsten bleibt nur ein kleines Loch. Das ist die bei weitem widerlichste Form. Aber es heißt nicht, dass die anderen Formen weniger schlimm sind oder dass es irgendeine Form von Genitalbeschneidung bei Mädchen gibt, die nun gerechtfertigt ist oder symbolisch. Jede hat, wie man inzwischen weiß, immense gesundheitliche, psychologische Auswirkungen und vor allen Dingen später auch massive Auswirkungen auf Sexualität und Sexualleben. Und das ist, ohne dass ich nun wirklich ein Experte bin, auch der Grund, warum es diese Form von Beschneidung, wir sprechen von Verstümmelung, gibt. Und das ist Kontrolle weiblicher Sexualität. Der Versuch, Frauen die Lust zu nehmen und darüber Kontrolle auszuüben. Über Jahrzehnte, als erstmalig überhaupt von dieser Praxis berichtet wurde, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war das, galt Genitalverstümmelung als afrikanisches Phänomen, das in Afrika sozusagen von allen, von unterschiedlichen Kulturen und Religionen praktiziert wird, in Gebieten, die mehrheitlich muslimisch sind, in Gebieten, die christlich sind, wie etwa Äthiopien, oder in Gebieten, in denen Menschen animistischen Naturreligionen anhängen. Dass es außerhalb von Afrika so etwas überhaupt gibt, war weitestgehend unbekannt. Ab und zu hieß es mal, ja, im Jemen auf der anderen Seite des Roten Meeres gäbe es ein paar Fälle, aber das wäre sozusagen ein Import aus dem benachbarten Ägypten oder Sudan. Betrachtet man das Phänomen der Beschneidung von Genitalien, das es ja sowohl bei Frauen wie bei Männern gibt, historisch, ist davon auszugehen, dass es generell irgendwo aus dem Niltal kommt, aus prähistorischen Zeiten aus dem Niltal, wo erstmalig sozusagen historisch belegt ist, dass sowohl die Vorhaut von Männern im Knabenalter abgeschnitten worden ist, das ist dann eine Praxis, die später über Judentum und Islam eine weite Verbreitung gefunden hat, und eben auch ist diese Form von weiblicher Genitalbeschneidung oder Verstümmelung gegeben hat und sich diese nach Süden, Osten und Westen eben auch aus dem Niltal mit der Zeit ausgebreitet hat. Eben, wir kommen später darauf zu sprechen, etwa mit dem Islam nach Westafrika, Asien und auch nach Zentralafrika. Ein Teil, ganz offensichtlich, und ich bin wie gesagt kein wissenschaftlicher Experte, aber kommt man später auf Fragen von Sexualität zu sprechen, die Idee, die offenbar neben der Kontrolle von Sexualität, spezifisch auch von weiblicher Sexualität, mit Genitalbeschneidung zusammenhängt, ist die bewusste sozusagen Zuordnung des Geschlechtes zu Mann und Frau. Wenn man noch heute mit Klerikern in irakisch-Kurdistan zuhört, die weibliche Genitalverstümmelung gutheißen und unterstützen, ist eines der Argumente, das sie immer vorbringen, neben vielen anderen, dass würde man die Klitoris nicht beschneiden, Frauen ein Schwanz wächst. Und die Klitoris sozusagen das Äquivalent des Penis ist. Und die Vorhaut ist sehr häufig sozusagen konnotiert mit den weiblichen Teilen männlicher Sexualität. Sie erinnert ein wenig an ein weibliches Sexualorgan. Das heißt, eine der Ideen dieser Beschneidung ist, dass man aus Frauen Frauen und aus Männern Männern macht. Also dass man den Frauen den Teil ihrer männlichen Sexualität, der mit Aktivität und eben etwas, das offensichtlich symbolisch an einen Penis erinnert, wegschneidet und Männern das nimmt, was sozusagen Teil ihrer weiblichen Sexualität ist, nämlich die Vorhaut. Und wenn man gerade in patriarchalen Gesellschaften, und ich bin kein Psychoanalytiker und deshalb deletiere ich hier auch ein wenig, aber in patriarchalen Gesellschaften sieht, welche Angst davor besteht, dass Männer als weiblich erscheinen und Frauen als männlich. Das also ist eine ganz klare Zuordnung der Sexualrolle in aktiv und passiv, reproduktiv und nicht reproduktiv gibt, kann man davon ausgehen, dass überhaupt diese Idee, Genitalien zu beschneiden, die aus Ägypten stammt, sehr, sehr eng mit dieser Vorstellung zusammenhängt. Und wenn man heute, damit springe ich jetzt zum allerersten Mal in die aktuelle Debatte, sich anschaut, was eigentlich die ganz große Angst oder eine der ganz großen Probleme im Nahen Osten und Nordafrika ist, die immer wieder auftaucht von Leuten, die versuchen, die alte Ordnung oder die Islam oder die islamisch konnotierte Ordnung gegen nun diese neuartigen Bewegungen, gegenüber Diskussionen von neuem Geschlechterverhältnis zu verteidigen, herrscht eine wahnsinnige Angst davor, dass diese festgefügten Geschlechterrollen sich auflösen. Also dass eben Männer weiblich werden können oder Frauen männlich. Und schaut man sich wiederum an, wie Protestbewegungen auch in ihrer also erscheint, dann habt ihr vielleicht festgestellt, dass etwa im Iran lange Haare eine ganz große Rolle spielen bei Männern und dass ein Angriff des iranischen Regimes immer wieder dagegen ist, dass Männer lange Haare tragen oder Zopf tragen etc. pp. Ich stelle fest oder habe festgestellt in den letzten 15 Jahren, wie sich in irakisch-Kurdistan Männer bewusst plötzlich femininisieren in einer Gesellschaft, die früher von einer extrem maskulinen Zuordnung von Männern ausgegangen ist, also etwa Schnurrbart tragen. Schnurrbart tragen in irakisch-Kurdistan in der jüngeren Generation ist heute total out. Innerhalb von 3 Jahren, ungefähr um die Jahre 2007, 2008 begann jeder, der etwas auf sich hielt und sich für modern hielt, diesen Schnurrbart abzurasieren, der früher als ein ganz klares maskulines Symbol verstanden worden ist, die Art des Gehens, des sich Bewegens. Also, und in dem Augenblick, wo man Protestbewegungen sieht, wo Männer eher feminin wirken, wird man sofort auch feststellen, dass von Regierung und Klerikerseite das ganz extrem angegriffen wird. Ganz ähnlich ist es, schaut man sich sozusagen das Verhältnis zu Homosexualität an. Das ist, wie gesagt, ich bin jetzt bei meinem allerersten kleinen Diskurs. Ist es nicht so, dass Homosexualität per se in der nahöstlichen Welt, in Afghanistan oder in Nordafrika das Problem ist. Ein Missverständnis, wenn man darüber spricht, dass Schwule sozusagen Opfer von Verfolgung sind. Traditionell ist es derjenige, der die passive Rolle innerhalb einer Beziehung einnimmt. Das heißt die weibliche Rolle, der penetriert wird. Nicht der Penetrierende unbedingt. Der Penetrierende kann weiterhin sozusagen als Mann angesehen werden, während derjenige, der die weibliche Rolle innerhalb dieser Beziehung einnimmt, eben derjenige ist, der überschreitet, der zur Frau wird und damit sich entmännlicht. Warum auch traditionell in traditionellen Gesellschaften, etwa innerhalb der paschtunischen Stammesgesellschaft in Afghanistan, es völlig selbstverständlich ist, Lustknaben zu haben, auch in Saudi-Arabien. Und es ist nicht entehrend, wenn man bis zu seinem 14. Lebensjahr sozusagen der Lustknabe irgendeines älteren Mannes gewesen ist. Die Taliban haben das etwa praktiziert und praktizieren es bis heute, aber nach dem 14. Lebensjahr wird es zu einem Problem. Also die Zuordnung zu der Rolle weiblich-männlich ist eine ganz wichtige und ist einer der Ordnungsfaktoren der alten Ordnung. Das sollte man im Hinterkopf bewahren, auch im Augenblick, wenn man über sexuelle Übergriffe, über sexualisierte Gewalt etc. spricht, dass das ein wirklich ganz, ganz maßgeblicher Ordnungsmoment ist, der sich im Moment glücklicherweise in Auflösung befindet. Und diese Auflösung führt natürlich zu einem Haufen von Konflikten und Konflikte führen zu Gewalt. Und was man momentan nicht nur in Köln, sondern eben auch in Nordafrika, im Nahen Osten sieht, ist Ausdruck dieser sich vollkommen verändernden und auflösenden Strukturen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich versuche heute anhand der Geschichte Genitalverstümmelung auf verschiedene dieser Ebenen zu sprechen zu kommen, um einfach auch das Verständnis, um was es sich eigentlich handelt, zu verbessern. Also, um wieder zurückzukommen aus dem Exkurs, wir haben also dieses Phänomen und es galt seitens der UN, seitens Menschen- und Frauenrechtsorganisationen als ein afrikanisches Phänomen. Und ganz wichtig innerhalb sozusagen dieses Diskurses internationaler Organisationen, die auf Druck von afrikanischen Frauenorganisationen dieses Thema in den 70er Jahren begannen auf die Agenda zu setzen. Und dagegen gab es damals massiven Widerstand, natürlich von unterschiedlichen Regierungen, vom Klerus, von den Vertretern der alten Ordnung, dass nun afrikanische Frauen begannen, über die Praxis und Folgen von Genitalverstümmelung zu sprechen. Und ich meine, es gibt kein Thema, das sozusagen sensibler ist und immer dort, wo man beginnt, über Sexualität oder spezifisch über die Sexualorgane und Sexualität von Frauen zu reden, ist eine Veränderung im Gange, weil das normalerweise die tabuisierteste Region von Körpern überhaupt ist. Ganz wichtig war aber damals im sozusagen westlichen Diskurs, dass dies nichts mit Religion zu tun hat, weil ja in Afrika in allen Gebieten FGM praktiziert wird, ist es keine religiöse Praxis, sondern eine traditionelle Praxis. Und das wurde sozusagen zu einem Dogma. Und da keine Religion das praktiziert, schrieb man es auch keiner Religion zu, obwohl bekannt hätte sein können, dass innerhalb des Islam das Verhältnis zu Beschneidung und auch weiblicher Beschneidung ein sehr, sehr ambivalentes ist. Nun waren es ausgerechnet wir, die sozusagen denen die historische Rolle zugeschrieben wurde, aus irgendeinem Grund, ich bin zu diesem Thema wie die Jungfrau zum Kind gekommen, bekannt zu machen, dass Genitalverstümmelung kein afrikanisches Phänomen ist, sondern in anderen Regionen ebenso weit verbreitet ist. Und ich möchte jetzt ein klein wenig anekdotisch erzählen, wie sozusagen das überhaupt bekannt geworden ist. Es war das Jahr 2004. Wir hatten damals als Mahdi schon 13 Jahre Arbeit im Irak auf dem Buckel und kannten nun wirklich sämtliche Formen von Gewalt und Probleme, die es in dieser Gesellschaft gab, angefangen von den sogenannten Ehrtötungen, über Vergewaltigungen, über diese Zwangsheiraten, über arrangierte Ehen, über systematisches Schlagen und so weiter und so fort. Du hast es ja gesagt, wir waren diejenigen, die 1998 das erste Frauenschutzhaus geholfen haben aufzumachen. Und über die Arbeit in diesem Frauenschutzhaus dachten wir also, wir kennen die Schattenseiten der irakisch-kurdischen Gesellschaft. Aber 2004 tauchten an einem Nachmittag des Oktober 2004 Mitarbeiterinnen von uns, die Teil von so mobilen Interventionsteams in den Dörfern gewesen sind, die wir eben damals als Projekt hatten oder heute auch noch als Projekt hatten, bei uns im Büro auf und sagten, also wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr in diesen Dörfern und sprechen jeden Tag mit den Frauen. Und immer mehr Frauen fragen uns, was sie denn tun können oder was das bedeutet, dass sie eben genital beschnitten sind. Und wir sind aus allen Wolken gefallen. Das gibt es doch hier nicht, das ist da ein afrikanisches Phänomen. Ihr müsst da irgendwie euch was falsch verstanden haben. Das kann nicht sein, dass es im Nordirak das Problem von Genitalverstümmelung gibt. Nein, nein, das wäre, das hätten sie und das würde eben sehr lange dauern und ein Vertrauensverhältnis müsste erstmal aufgebaut werden, aber dann würde immer wieder, würde man auf dieses Problem angesprochen werden. Und mein guter Freund und Kollege Falach, der war, die inzwischen auch seit 1998 arbeitete, war auch sehr skeptisch und ich war geschockt, weil ich kannte diese Geschichten auch nur aus Afrika und dachte, das war immer eine der Dinge, die ich wirklich gehasst habe. Diese Vorstellung, dass, persönlich hatte ich eine ganz extreme Animosität gegen die Vorstellung von Genitalverstümmelung. Also sie waren etwas aufgewühlt und am nächsten Morgen kam Falach kreideweiß ins Büro und sagt, ich habe einfach mal in meiner Familie nachgefragt und festgestellt, meine Mutter und all meine Geschwister sind verstümmelt. Ich wusste das nicht. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Kampagne gegen Genitalverstümmelung in Irakisch-Kurdistan. Jetzt mache ich den zweiten Exkurs, weil mir dieser Punkt extrem wichtig ist, auch im Verständnis dessen, was sozusagen heute die Schlagzeilen und Zeitungen dominiert. Es ist das Tabu. Bis heute gibt es ganze haufenweise Männer, Väter, die überhaupt nicht wissen, dass ihre Frauen, Töchter, Geschwister verstümmelt sind. Und man redet nicht darüber. Es wird verschwiegen. Und dieses Schweigen, das Verschweigen von Themen, die mit Sexualität und gerade mit weiblicher Sexualität verbunden sind, ist so extrem, dass über Jahre, und Irakisch-Kurdistan war nicht mehr die Diktatur des Saddam Hussein, in der man über nichts reden konnte. Es wurde über Ehrtötungen, über andere Themen wurde mit der Zeit gesprochen, die vorher Tabu, ist ein solches Tabu, dass bis 2004 der Großteil der Bevölkerung Kurdistans entweder nicht wusste, dass es diese Praxis in Irakisch-Kurdistan ging, oder sie verschwieg oder verdrängte. Und das ist der erste Das ist ein Element in all diesen Gesellschaften, das so extrem dominant ist, das Verschweigen. Die Scham, das ist mit Scham verbunden. Und was mit Scham verbunden ist, darüber spricht man nicht. Und darüber weiß man natürlich in Folge auch nichts. Und alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist mit Scham und Schweigen verbunden. Das führt dazu, dass in der gesamten Region es keinen Sexualkundeunterricht gibt, ist ein völliges Unwissen über den eigenen Körper, geschweige denn den Körper des anderen Geschlechtes gibt. Und Leute dazu gezwungen sind, in dieser Art von Unwissenheit, und die natürlich immer wieder irgendein graues Wissen aus Facebook, aus Pornoseiten und so weiter eindringt, leben, bis sie heiraten und dann in der Hochzeitsnacht mit so etwas zum ersten Mal in ihrem Leben Sexualität konfrontiert sind, außer sie hatten irgendwelche Kontakte mit, betrifft natürlich nur Männer, weil für Frauen gilt dieses Jungfräulichkeitsgebot und wer in der Ehe keine Jungfrau ist, außerhalb von großen iranischen Städten, der spielt mit seinem oder die spielt mit ihrem Leben, ist plötzlich dann in der Hochzeitsnacht mit Sexualität konfrontiert, über die man sehr viel nachgedacht hat, die man sich gewünscht hat, von der man aber schlicht und ergreifend nichts weiß. In traditionellen irakischen Schulbüchern, und das gilt bis heute, gibt es eine Seite, die sozusagen die Anatomie des Menschen zeigt. Das ist, und immer wieder hört man das Erste, was der Lehrer sozusagen sagt, ist also Seite 43 bitte rausreißen. Und dieses Nichtwissen geht so weit, dass immer wieder Mitarbeiterinnen von uns, die eben in den abgelegenen Dörfern arbeiten, berichten, dass Frauen sie ansprechen und sagen, also ist ganz komisch, also alle 3,5 Wochen fangen wir an zu bluten, gibt es da irgendwelche Medikamente gegen oder so? Also das ist das Unwissen, das auf der einen Seite hat, das mit einer Scham und Angst und Tabu belegt ist. Und dieses Tabu ist so groß, dass man eben in Familien damals nicht einmal wusste, ob die eigene Mutter oder die eigene Schwester oder die eigene Frau verstümmelt oder beschnitten ist. Und das hat natürlich immense Auswirkungen, auf die ich dann später zu kommen, sprechen komme. Wenn wir also, und damit ende ich meinen zweiten Exkurs, über diese ganzen Themen jetzt, oder wenn über diese ganzen Themen jetzt gesprochen wird, braucht man die Empathie zu wissen, dass in all diesen Gesellschaften das Wissen um Sexualität extrem unausgeprägt ist, mit einer ganz kleinen Gruppe von Leuten. Inzwischen ist es etwas besser durch Internet und Zugang, der damals eben noch nicht so weit verbreitet war, mit einem Haufen von Projektionen und Wünschen und Ängsten verbunden ist, mit einer extremen Zuschreibung von Rollenverhältnissen und mit wahnsinnigen Ängsten und Komplexen, die natürlich in den unterschiedlichsten Arten und Weisen sich später sozusagen einen Ausdruck suchen. Wir saßen dann in besagtem Oktober 2004, also etwas konsterniert in unserem Büro in Zülle-Manier. Damals waren wir auch noch eine wesentlich kleinere Organisation, als wir es heute sind, und dachten, was machen wir denn jetzt? Und dann hatten wir ja unsere Mitarbeiterinnen aus dieser Region, die Region nennt sich Germian und liegt im Südwesten von Süleymaniyah an der Grenze zu den arabisch besiedelten Gebieten des nördlichen Zentraliraks, gebeten sozusagen, damit wir irgendwelche Informationen haben, eine kleine Studie in eben ein paar Dörfern zu machen, in denen wir arbeiteten, die sie dann auch relativ schnell gemacht haben. Und sie kamen aus diesen Dörfern wieder, wo sie eben zum allerersten Mal gezielt Mädchen und Frauen auf Genitalverstümmelung hin befragt haben. Und die allerersten Daten, die es dazu je gab, besagten, dass also in dieser Region 73% aller befragten Mädchen und Frauen angaben, dass sie genitalverstümmelt seien. Was für uns der nächste Schock war, weil wir dachten, wenn dann vielleicht ein paar abgelegene Dörfer und 10%, 15% eine alte Tradition. Also war klar, es gibt hier ein großes Problem, und seit geschlagenen 13 Jahren arbeiten 5 verschiedene große UN-Agenturen, Amnesty, Human Rights Watch, ich weiß nicht welche anderen Organisationen, in irakisch-Kurdistan. Und keiner dieser Organisationen war bisher in der Lage, obwohl FGM inzwischen als gravierende Menschen- und Frauenrechtsverletzung galt, ans Tageslicht zu befördern, dass dies ein großes Problem im Nordirak, irakisch-Kurdistan ist. Im Gegenteil, als wir dann begannen, publik zu machen, was uns da untergekommen ist, passierten 3 Sachen, die alle 3 sehr, sehr typisch sind in der Auseinandersetzung mit der Kultur des Nahen Ostens. Das erste war, damals begann die kurdische Regionalregierung uns massiv zu bedrohen, weil sie wollte, dass dieses Tabuthema unter dem Teppich bleibt und nicht hervorgezogen wird. Man sollte sich mit uns nicht anlegen. Wir haben der kurdischen Regionalregierung relativ klar gemacht, dass wir bei diesem Thema dranbleiben und sie ganz gewaltig den Kürzeren ziehen, wenn sie weiter Druck auf uns ausüben. Und das hat funktioniert. Die kurdische Regionalregierung ist nicht Saddam Hussein oder Assad, sondern ein weit weniger autokratischer Laden. Was allerdings ein bisschen, ein wenig Courage und ein wenig Willen befördert hat. Das zweite war natürlich der Versuch, das intelligent bekannt zu machen, was darüber funktionierte, dass ein Bekannter von mir damals für die UN-Zeitung schrieb, den wir baten, darüber doch einen Bericht zu tätigen. Da muss man sagen, guck mal, selbst die UN sagt, obwohl es nur die UN-Publikation war, aber das sind kleine Tricks unserer Arbeit, mit denen ich euch nicht langweilen will. Aber eine kleine Anekdote aus dieser Arbeit will ich deshalb erzählen, weil im Moment noch östliche Männer so schlecht wegkommen, und das kotzt mich auch an, wenn ich in der FAZ die Überschrift von irgendjemand lese: jeden Tag vergreifen sich hunderttausende arabische Männer an Frauen. Diejenigen, die das damals zutage gebracht haben, waren wie gesagt unsere Mitarbeiterinnen aus dieser völlig entlegenen Region, und deren Fahrer wurde also von diesem Guardian-Journalist gefragt, sag mal, Hast du keine Angst, jetzt dieses Thema hier auf den Tisch zu bringen? Und dieser Fahrer ist ein einfacher Mensch. Und er antwortete, und ich finde das heldenhaft, und man sollte auch diese Männer des Nahen Ostens zu Wort kommen lassen. Er sagte, weißt du, ich habe 4 Jahre in der Hand mit der Waffe in der Hand Saddam Hussein bekämpft. Das ist eine Gegend, die bekannt ist für ihren Widerstand gegen das Saddam-Regime. Ich habe 4 Jahre meines Lebens mit der Waffe in der Hand Saddam Hussein bekämpft, und ich hatte keine Angst, jetzt bekämpfen wir das, ich habe auch keine Angst. Der zweite Punkt war, dass wir natürlich dachten, und jetzt wird unser Blick ein wenig auf den Westen gerichtet, das ist nicht unser Job, wir machen völlig andere Projekte. Wir haben also herausgefunden, in dieser Region scheint das ein ganz großes Problem zu sein. Wir müssen das bloß an Terre des Femmes, Amnesty und Unifam schicken. Hier, das ist ein Problem. Und ab dem Moment machen die das, weil warum sollten wir als kleine Organisation uns mit einem Thema befassen, von dem wir A, keine Ahnung haben, und B, gibt es ja all diese großen Organisationen, die Millionen dafür kriegen, Genitalverstümmelung zu bekämpfen. Wir stießen auf genau dieselbe Schweigemauer. Nee, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Nee, das gibt es da nicht. Das ist ein afrikanisches Phänomen. Da müsst ihr euch getäuscht haben. Ach, das macht ihr jetzt nur, um Geld zu verdienen. Kurzum, niemand in der damaligen Zeit war auch nur bereit zu sagen, okay, wir schicken mal irgendwelche Leute vorbei, um da zu gucken, ob da irgendwas dran ist. Und wir haben ja die Erfahrung, wir stießen auf eine Mauer. Auf eine absolute Mauer, bis ein alter Geldgeber von uns sagte, okay, wenn ihr das sagt, ich glaube euch, ihr kriegt ein bisschen Geld von mir, ihr könnt eine größere Studie machen und das publik machen. Und das war der Beginn im Prinzip dieser Kampagne, indem wir gegen die Regierung, gegen die Leute ankämpfen mussten, deshalb das erstmal publik machen. Und eine der Dinge, die wir damals gemacht haben, war neben Datensammlung natürlich, das publik machen, das heißt, in dieser Zeit ist ein Film, den kann man heute sich immer noch bestellen, entstanden über diese Region und Frauen, die zum allerersten Mal vor der Kamera, und das waren die einfachen Dorffrauen, vor der Kamera darüber sprachen, was eigentlich diese Beschneidung oder Verstümmelung für sie für Implikationen hat. Mutige Frauen, viel, viel mutiger als alle Leute von der UN und Amnesty damals zusammen. Und diesen Film haben wir dann eben massiv verbreitet, damit ganz langsam auch im Westen bekannt wird, dass Genitalverstümmelung eben kein afrikanisches Problem ist. Was war jetzt das, was all die Leute so fürchterlich und über Jahre daran gehindert hat, sich dieses Themas anzunehmen und uns da wie Asterix und Obelix kämpfen lassen, obwohl wir das überhaupt nicht wollten? Nun, die Aussage kam immer ganz schnell. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und da nun einmal ganz schnell offenbar war, dass innerhalb von Irak-Kurdistan mit Ausnahme einer kleinen Minderheit, der KKI, nur diese Beschneidung schlicht und ergreifend nur innerhalb der Muslimen stattfindet und nicht unter Jesiden und Christen, und das Ganze eben nicht Afrika war, wo man dieses Ja, ja, in Afrika machen, das ja alle erzählen konnte, kriegten wir über Jahre zu hören, nee, das kann nicht sein, weil das hat mit dem Islam ja nichts zu tun. Keiner von diesen Leuten, die uns das von Seiten von Amnesty und der UN und nicht nur mir, sondern meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Irakisch-Kurdistan, die selber Muslime sind, denen kriegten von Schweizer Amnesty-Vertretern erzählt, dass sie islamophob sind, weil sie sagten, das hat sehr wohl was mit Islam zu tun. Also das ist auch noch nebenbei dieses irre kulturelle Verhältnis, mit dem sich Leute in der Region herumschlagen, die solche Kampagnen unter relativ Einsatz zum Teil auch ihres Lebens machen, dass sie von Europäern entweder zu hören kriegt, sie sind islamophob, oder aber zu hören zu kriegen, ja, das müsste man verstehen, das sei ja ihre Kultur. Und meine Mitarbeiterinnen haben von dieser Art von Europäern in einem Ausmaß die Schnauze voll, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So, wie sieht es nun aus, Exkurs Nummer 3, mit Islam und Genitalverstümmelung? Jeder könnte das innerhalb von 2,5 Minuten googeln, das gibt es nämlich auf Englisch, was die unterschiedlichen sunnitischen Rechtsschulen zu Beschneidung sagen. Ich denke, das dürfte allgemein bekannt sein. Im Islam gibt es die Sunna und die Schia. Und innerhalb der Sunna gibt es 4 Rechtsschulen. Und das, was man sozusagen als Scharia bezeichnet, also die Kompilierung von Koran und Hadithen, läuft über Rechtsschulen. Das heißt, es gibt nicht eine Scharia in der Sunna, es gibt vier Scharias. Und diese Rechtsschulen sind sehr wichtig, weil in vielen in wichtigen Fragen, gerade was so etwas wie Personal Status Law, Rolle von Frauen und so weiter anbelangt, differieren diese Rechtsschulen. Es gibt konservativere und etwas weniger konservative Rechtsschulen. Diese vier Rechtsschulen sind die Malikiten, die Hanafiten, die Schafaiten und die Hanbaliten. Die Hanbaliten sind die kleinste, das ist der Golf. Malikiten ist hauptsächlich Nordafrika und das subsaharische Afrika. Schafaiten ist so Ägypten, Irak, Kurdistan, Teile Iranes, also der Sunniten im Iran, Indonesien, Malaysia. Und Hanafiten sind vor allen Dingen die meisten sunnitischen Araber im Nahen Osten. Und diese Rechtsschule, keine Rechtsschule, keine islamische Rechtsschule sagt, Beschneidung von Mädchen ist schlecht oder sollte verboten werden. Aber ihre Beurteilung ist unterschiedlich. Und die ersten, die sozusagen, die Schafaiten, sagen ganz klar, und das gibt es auf Englisch im Internet herunterzuladen und auch nach mehrmaliger Nachfrage insistiert das Schafaitische Rechtsinstitut darauf, das auf seiner Seite zu lassen. Die Schafaiten sagen schlicht und ergreifend, Beschneidung ist obligatorisch für Jungen und Mädchen. Punkt. Dann sagen die Schafaiten, das ist aber Beschneidung, das ist nicht Verstümmelung. Das heißt, was wir wollen, ist, dass Mädchen so wie Jungen beschnitten werden, dass also die Vorhaut der Klitoris von Mädchen beschnitten wird, so wie die Vorhaut bei Jungen beschnitten wird, was unmöglich ist. Es ist medizinisch nicht möglich. Wir haben die aus Saudi-Arabien, aus Riad, das medizinische Gutachter eines wunderbaren Professors, der unsere Kampagne unterstützt, dass es medizinisch unmöglich ist, nur die Vorhaut der Klitoris von neugeborenen Mädchen zu entfernen. Und das Problem nun ist, dass dieser Akt der Schneidung nicht in Krankenhäusern unter Vollnarkose von ausgeprägten Chirurgen gemacht wird, sondern von halbblinden Midwives mit Nagelschere, abgebrochener Glasscheibe, Nagelfeile oder Fingernägeln. Und da geht sehr viel runter bei 1 bis 2, 3, 4-jährigen Mädchen. Sorry, dass ich das so krass sage, aber man muss sich vorstellen, was es bedeutet, wenn eine 75-jährige Midwife irgendwo in einem Dorf mit einer alten Nagelschere an der Klitoris herumschneidet und danach mit heißer Asche die Wunde ausbrennt. Das ist die übliche Art dieses Eingriffs, wie er in irakisch-Kurdistan vorgenommen wird und welche Folgen das hat. Und ich denke, für die weiblichen Besucherinnen dieses Vortrages, die können sich das mehr als, aber selbst wie gesagt, für die Männer braucht man keine große Fantasie, um sich vorzustellen, was für eine Operation das ist. Aber wie gesagt, das ist, was die Schafaiten sagen und worauf sie insistieren. Wenn man nun weltweit eine Karte nimmt, in der die bisher bekannten Daten von Genitalverstümmelung in der muslimischen Welt vorliegen, und es gibt diese Gebiete, wo es 70, 80, 90% sind, etwa Ägypten, Indonesien, Sudan etc. pp. Und eine Karte nimmt, wo die schafaitische Rechtsschule verbreitet ist, dann wird man feststellen, das ist deckungsgleich. Also wo immer die schafaitische Rechtsschule dominant ist, mit Ausnahme der Türkei, ist Genitalverstümmelung extrem verbreitet. Die malikitische und hanbalitische Rechtsschule sagt, Beschneidung bei Jungen ist vorgeschrieben und es ist angeraten, sie bei Mädchen zu machen. Aber es ist keine starke Aufforderung, sondern es ist angeraten. Und in den Gebieten, in denen die malikitische Rechtsschule verbreitet ist, ist es auffällig, dass es immer ein wenig davon abhängt, wie sozusagen Autoritäten gegenüber dieser Praxis stehen. In Nordafrika, aus Nordafrika, also aus Algerien, Libyen, Tunesien und Marokko, ist im weitesten Sinne nicht bekannt, dass dort noch in irgendeinem relevanten Ausmaß Genitalverstümmelung stattfindet. Im subsaharischen Afrika, das malikitisch ist, also Mali, Tschad, Niger etc., ist Genitalverstümmelung extrem verbreitet. Sie sind beide malikitisch, also kann man keinen Rückschluss etwa wie bei den Schafaiten tätigen, dass wo die Malikiten also die Mehrheitsschule darstellen, ist so oder so. Es ist sowohl so wie auch so, hängt also ganz stark davon ab, was sozusagen Autoritäten zu diesem Thema entscheiden. Am wenigsten verbreitet ist generell Genitalverstümmelung innerhalb der Gebiete, in denen die Hanafiten dominieren. Also in großen Teilen etwa Syriens ist hanafitisch. Große Teile des arabischen Iraks, des sunnitisch-arabischen Iraks sind hanafitisch etc. Es wird dort auch praktiziert, aber Hanafiten sind generell diejenigen, die am ehesten bereit sind, auch im Klerus sehr schnell zu sagen, das muss weg. Warum auch, und dann höre ich auf hier mit dem ganzen islamischen Hickhack, warum etwa Fatwas, die Schafaiten gegen Genitalverstümmelung aussprechen und jeder auch Rechtsschulen sind nichts in Stein gemeißeltes und wie wir alle wissen, ist es nicht Gott gewesen, sondern ein etwas moderaterer, modernerer Kleriker kann auch ein bisschen hin und her spielen. Und die Kleriker etwa in irakisch-Kurdistan, die später unsere Kampagne gegen Genitalverstümmelung unterstützt haben, haben immer gesagt, an dem Punkt müssen wir einfach unser Rechtsgutachten auf hanafitischer Grundlage machen und sagen, Genitalverstümmelung ist schlecht und sollte nicht getätigt werden, weil im Koran wird sie nicht erwähnt. Im Koran selbst ist weder Beschneidung von Jungen noch Mädchen erwähnt. Wichtig aber ist, wenn man verstehen will, wie der Blick vor allen Dingen der Schafaiten, und ich meine, das ist dieses ganze religiöse Blabla, das ich jetzt tätige, ist natürlich nichts relativiert, nicht, dass es im Kern immer um Kontrolle weiblicher Sexualität geht. Es geht aber hier ganz wichtig um die Frage, dass es hier eine religiöse Legitimität davon gibt. Und diese religiöse Legitimität ist so, dass es innerhalb des Islam, vor allen Dingen innerhalb der Schafaiten, und die sind wirklich das Problem, keinen Unterschied zwischen Beschneidung von Mädchen und Jungen gibt. Also das wird als gleichwertig betrachtet. Warum etwa auch so Debatten um die muslimische Knabenbeschneidung geht, man auch nicht trennen sollte zwischen Jungen und Mädchen. Es gab ja in Deutschland diese komische Beschneidungsdebatte vor 3 Jahren. Und die Beschneidung im Judentum und im Islam sind 2 unterschiedliche Sachen. Und im Islam ist kein Alter vorgeschrieben, wann diese Beschneidung auch von Knaben stattfinden sollte. Und aus schafaitischer Sicht, das betonen sie auch immer, gibt es keinen Unterschied. Wofür man einen Schafaiten gewinnen kann, ist zu sagen, sie sind gegen Genitalverstümmelung. Weil, und das ist ganz wichtig, sie ja nicht die Genitalverstümmelung, also etwa die Ausschabung, Zunähung oder das Abschneiden der äußeren Teile der weiblichen Genitalien befürworten, sondern die Beschneidung, die völlig ungefährlich ist, die bei dem Mädchen so ungefährlich ist wie beim Jungen. Und Schafaiten machen im Augenblick einen immensen Druck in Indonesien, in Ägypten, in Malaysia, dass die Beschneidung von Mädchen legalisiert wird, vor allen Dingen seit es eine UN-Resolution gegen FGM gibt, dass die Beschneidung von Mädchen legalisiert wird und medizialisiert wird und haben Erfolg. Ein kleiner Vorgriff, in Malaysia etwa oder in Indonesien ist Beschneidung von Mädchen in Krankenhäusern erlaubt. Aufgrund des Druckes, den die Ulema, also der Rat der Kleriker, auf die Regierung ausgeübt hat, dass es sich ja nur um Beschneidung und nicht um Genitalverstümmelung handelt. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Diskussion hier führt, nicht in dieses Messer reinzulaufen, sondern klarzustellen, jede Form der Beschneidung oder ist eine Form von Genitalverstümmelung, da gibt es keine unterschiedlichen. Und was eure komischen Rechtsschulen erzählen, interessiert uns nicht, weil wir argumentieren hier auf der Basis von Menschen- und Frauenrechten, die universal sind, dürfen aber nicht in das Messer reinlaufen, zu sagen, Beschneidung von Jungen ist weniger schlimm als Beschneidung von Mädchen, weil darauf genau diese Schafaiten warten. Und die Reaktion auf die deutsche Beschneidungsdebatte, die in großen Teilen völlig irre gewesen ist, war aus Ägypten genau die, bitteschön, wenn die Deutschen die Beschneidung von Knaben per Gesetz legalisieren, müssen sie auch die Beschneidung von Mädchen per Gesetz legalisieren. Die Beschneidung, wir alle sind ja ganz doll gegen Genitalverstümmelung. Das nur ein kleiner Exkurs, wie kompliziert und mit was man sich da hin und wieder auseinanderzusetzen hat. Kommen wir wieder auf sozusagen die Entwicklung oder die Kampagne gegen Genitalverstümmelung zurück. Natürlich brauchten wir Daten. Daten sind eine Waffe und Daten sind sozusagen Statistiken, sind die wichtigste Waffe, die man generell hat, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Man muss sagen können, hier gibt es so und so viele Ehrtötungen, hier sind so und so viele Zwangsverheiratungen und eben hier die Beschneidungs- und Verstümmelungsknote ist so und so hoch. Und dann, man muss es ja mal erwähnen, dass wir vor allen Dingen finanziert vom österreichischen Außenministerium, haben wir eine erste sozusagen größere Studie im Auftrag gegeben oder organisiert überhaupt, mit der man sagen könnte, die ist jetzt nicht der ganz große Knaller, den können wir nicht leisten, aber hier habt ihr zum allerersten Mal sowas wie statistische Informationen, wie weit verbreitet das eigentlich in Irakisch-Kurdistan ist und was für ein großes Problem das ist. Die Seite kann man sich, die Studie kann man sich bei uns immer noch herunterladen und die hat eben Erschreckendes ergeben, dass es in Irakisch-Kurdistan Regionen gibt, wo die Beschneidung, wo die Verstümmelung um so 100% ist an der iranischen Grenze und wiederum andere Regionen, wo sie seltsamerweise relativ niedrig ist, dass man aber sozusagen statistisch hochrechnen kann, dass in den Provinzen Erbil, Kirkuk, Süleymaniye und Germian zwischen 70% und 75% aller Mädchen und Frauen verstümmelt sind. Das heißt, unsere allererste kleine Studie wurde sozusagen verifiziert. Und dann ist die große Frage, wie geht man dagegen jetzt vor? Und wir haben vom ersten Moment an auf unterschiedlichen Ebenen dafür zu kämpfen, dass etwas, das vorher positiv war, nun negativ konnotiert wird, dass man Aufklärungsarbeit leistet und zwar sowohl in den Dörfern und in den abgelegenen Regionen wie auch in den Städten, wie eine Lobbyarbeit betreibt bei Politikern, Menschenrechtsorganisationen etc. innerhalb von Irakisch-Kurdistan und außerhalb. Weil klar ist, im Nahen Osten, wenn Druck von außen kommt, wirkt das immer immens. Die Arbeit, die wir bis heute noch tun und die recht effizient ist innerhalb Irakisch-Kurdistans, ist, dass Frauen, unsere Mitarbeiterinnen, in Dörfer fahren. Wir inzwischen verschiedene Aufklärungsfilme gedreht haben, weil immer noch in den Dörfern ein Großteil der Frauen, Mädchen und auch Männer analphabetisch sind. Das heißt, schön gedruckte Broschüren bringen es irgendwie nicht so richtig, aber Filme bringen es. Und in diesen Filmen sprechen Ärztinnen, Kleriker, Politiker gegen Genitalverstümmelung und man setzt sich mit diesen Frauen in einen öffentlichen Raum, in die Schule, in die Moschee, in die Wohnung vom sogenannten Bürgermeister und dieser Film wird gezeigt und dann diskutiert man und bringt sozusagen die ganzen Fragen und Widersprüche auf. Natürlich geht es dabei nie nur um Genitalverstümmelung, es geht um ganz andere Formen von Gewalt, die Frauen einfach im Alltag in ihren Dörfern erleben. Und die meisten, bis heute leider, die meisten Ehen, nicht nur in Irakisch-Kurdistan, sondern in der ganzen Region sind arrangierte Ehen. Das heißt, Menschen leben nicht mit dem Partner, den sie lieben, sondern Menschen leben mit demjenigen, den die Familien für sie ausgesucht haben. Und das ist eigentlich immer das ganz Selbstverständliche gewesen. Zwangsheiraten und arrangierte Ehen unterscheiden sich insofern, als die arrangierte Ehe nicht zur Zwangsheirat wird, aus der Binnensicht, wenn beide Partner zugestehen, dass sie diese Ehe vollziehen. Die Zwangsheirat ist, wenn einer der beiden Partner sagt, ich will das nicht, ich will den oder die nicht heiraten und dann die Familie so einen Zwang ausübt, dass diese Ehe vollzogen wird und dieser Zwang geht bis hin zu massiven Todesdrohungen. Also wer sich einer arrangierten Ehe oder einer Zwangsheirat versucht zu entziehen, kann Opfer eines sogenannten Ehrmordes werden. Des Ehrmordes, der darauf funktioniert, dass durch die Weigerung etwas zu tun, was die Familie entscheidet, und die Familie im Nahen Osten spielt eine ganz andere Rolle als in Europa, entehrt die Familie. Und die Familienehre, das ist vor allen Dingen eine traditionelle Vorstellung, gegen die im Moment überall in der Region immens angegangen wird, und die Familienehre wird durch Tötung wiederhergestellt. Und das ist ein öffentlicher Akt. Inzwischen ist in großen Teilen vor allen Dingen irakisch-kurdistans, Erdtötung als sehr, sehr negativ definiert. Und dass Saddam Hussein war, und das auch immer dieses Argument von der tolle säkulare Diktator, Saddam Hussein hat Erdtötung legalisiert. Das heißt, unter Saddam Hussein, wenn ich nachweisen konnte, ich habe diesen Mord getätigt, um die Familienehre wiederherzustellen, bin ich automatisch amnestiert worden. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang meiner Arbeit, das so auch noch miterlebt, dass ich in Dörfern war und es hieß, oh guck mal, das ist Mohammed. Mohammed hat vor 3 Wochen seine Nichte umgebracht, weil die hat die Familie entehrt. Und Mohammed war Held. Im Jahr 2000 sind Erdtötungen in Irak-Kurdistan unter Strafe gestellt worden. Und heute sind Erdtötungen öffentlich negativ konnotiert. Das heißt, sie sind ein Verbrechen, sie finden noch statt, aber sie finden heimlich statt. Und vor allen Dingen versucht man, sie zu kaschieren. Also man versucht, den Tötungsakt als Autounfall zu kaschieren oder irgendwas. Das heißt, etwas, was früher positiv konnotiert gewesen ist, ist heute etwas Negatives. Und das ist ganz wichtig in dieser Arbeit, dass man etwas, was positiv konnotiert worden ist, negativ konnotiert, dass Leute das negativ verbinden. Und genauso beginnt überall in der Region, es ist ein Protest auch gegen diese arrangierten Heiraten oder Zwangsheiraten. Ein vierter kleiner Diskurs, weil ich diese Punkte für relativ wichtig halte. Und als ein Beispiel aus unserer Arbeit möchte ich dazu gerade noch anführen. Es gab vor 3 Jahren in einem Dorf in dieser Pischte-Region, wo die Verstümmelung 100% ist, die bekannt ist, dass die Situation für Frauen dort überdurchschnittlich schlecht ist, auch im Vergleich zu Irakisch-Kurdistan, in einem Dorf, das Paar, das sich gegen diese Verheiratung gewehrt hat. Weil natürlich ganz wichtig ist, Rollenverständnisse verändern sich im Moment im Nahen Osten. Die junge Generation rebelliert. Die junge Generation will diese Alten nicht mehr. Kann sie auch gar nicht mehr. Es findet eine massive Urbanisierung statt. Leute haben Facebook, Leute haben Telefon. Das heißt, was früher selbstverständlich war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Überall findet diese Art von kleinem Widerstand statt. Und auf diesen Widerstand reagieren Gesellschaften gewalttätig, die keine friedlichen Konfliktlösungsmechanismen entwickelt haben. Das heißt, wenn wir heute viel von Erdtötung in diesen Gesellschaften hören, ist das nicht nur Tradition, sondern vor allen Dingen ist es Veränderung. Es ist eine Transformation durch diese Gesellschaften laufen, ohne dass irgendjemand ihnen wirklich dabei hilft, damit umzugehen. Es ist aber nicht nur negativ, sondern es ist positiv, dass Leute sagen, ich möchte das so nicht mehr. Und in diesem einen Dorf, in dem wir viel gearbeitet haben, sagten beide Partner, wir wollen das nicht, wir wollen diese Heirat nicht und wurden beide umgebracht. Von beiden Familien. Familien im Nahen Osten sind ja miteinander verwandt. Ja, die Cousinenheirat ist in patriarchalen Gesellschaften wie etwa in der östlichen und China, aber bleiben wir bei der islamischen Welt, ist die Cousinenheirat das Ideal. In Europa ist die Cousinenheirat ab dem 7. Jahrhundert glücklicherweise von der katholischen Kirche als Inzest definiert worden, weil die katholische Kirche Clanbildung vorbeugen wollte, um ihre eigenen Herrschaftsansprüche durchzusetzen. Damit hat die katholische Kirche objektiv einen unglaublichen emanzipatorischen Fortschritt getätigt in einer Region, wo schon die Römer versucht haben, Clanbildung gegen die Germanen durchzusetzen, weil das einfach gefährlich gewesen ist. In der islamischen Welt ist die Cousinenheirat ein Ideal, weil dadurch die Familie des Mannes mit der Familie der Frau verwandt ist. Und das führt nicht nur zur Clanbildung, sondern es führt dazu, dass beide Familien sich einmischen in das, was die Ehepartner tun, da sozusagen sie als relevante Fortführung der Zusammenführung der Familie des Mannes und der Familie der Frau sind. Das ist hat eine ganz, ganz fatale Konsequenz. Nebenbei, wer irgendwas Flüchtlingspolitisches Positives tun will, sollte darauf insistieren, dass jetzt Flüchtlingen, die aus dem Nahen Osten und Nordafrika kommen, klargemacht wird, dass in Europa Cousinenheirat Inzest ist und nicht getätigt wird und nicht unterstützt wird. Und damit zerschlägt man diese schrecklichen Clan-Familienbildung, unter denen Menschen wirklich leiden, die nur negative, fatale Folgen auf alle haben. In diesem Dorf jedenfalls gab es eine Riesendiskussion. Heutzutage wird darüber berichtet, die Zeitungen sind voll davon, die Journalisten fahren hin, das ist anders als vor 20 Jahren. Es war ein Skandal, dass dieses Paar umgebracht worden ist. Und das Parlament hat darüber dann geredet und so weiter und so fort. Und irgendwann hat das Dorf gesagt, und das war ein wirklicher Durchbruch damals. Das Dorf hat entschieden, wir sind jetzt nach den schrecklichen Dingen, die hier passiert ist, wir wollen das nicht mehr, bei uns gibt es keine arrangierten Heiraten mehr. Und das zeigt, wie sich Dinge verändern und wie teilweise Gewalt eben auch Geburtshelfer für etwas anderes ist. Die Arbeit also auf der einen Seite ist wirklich auf der konkreten Ebene simpel mit Frauen und Mädchen und auch Männern, die größtenteils analphabetisch sind, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, Konflikte hervorzurufen, das Dorf zu spalten in Befürworter und Gegner von Genitalverstümmelung, über die Folgen zu reden und so weiter und so fort. Dann stellt sich schnell heraus, die Frau des Mullahs unterstützt das extrem, irgendjemand ist dagegen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Die andere ganz wichtige Arbeit war die Lobbyarbeit innerhalb von irakisch-Kurdistan, das sich ja immer als der andere Irak und der demokratische Irak und so weiter selbst versteht, die Lobbyarbeit nun zu einer, nicht nur dazu zu kommen, dass Medien dieses Tabuthema aufgreifen und darüber berichten, das ist immer ganz wichtig, wenn über ein Tabuthema berichtet wird, ist das Tabuthema kein Tabu mehr und das ist der Beginn der Veränderung bei alles. Selber diese gesamten sexuellen Übergriffe auf dem Tahrir Square in Ägypten, als wenn die gesamte ägyptische Presse voll war mit sexuellen Belästigungen und Sexual Harassment, war das Beginn, dass später das in Ägypten unter Strafe gestellt worden ist. Also darüber reden, über Tabuthemen reden, das Tabu brechen ist ganz, ganz enorm wichtig. In jedem von diesen Punkten dieser Frage. Das Zweite war Lobbyarbeit, dass die Regierung sich dieses Themas annimmt, in aufklärischer Absicht, Präventionsarbeit, aber das auch gesetzlich verbietet. Waren wir immer dafür. Ganz wichtig. Jetzt ist, Exkurs Nummer 5, wir kommen zum arabischen Frühling, jetzt ist in der arabischen Welt und in all diesen Ex-Diktaturen, natürlich wissen Leute nicht, was ein Gesetz ist. Es gibt keine Parlamente, es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt die Exekutive und wenn man die Exekutive missversteht, ist man sehr schnell verhaftet und umgebracht. Und das Erste, was jemand im Irak, eine der übelsten Diktaturen in der Region, die nur über Exekutivdekrete regiert hat, natürlich in den Kopf kommt, ist, boah, da müssen wir jetzt Präsident Barzani bitten, irgendetwas zu machen. Und damals hatten wir, und das ist immer ein bisschen auch meine Rolle, lange Diskussionen. Und ich habe gesagt, nee, passt mal auf, jetzt versuche ich euch mal zu erklären, wie sowas in Europa funktioniert. Weil eigentlich ist euer Souverän das Parlament. Aber wenn ihr nicht das Parlament, ach, unser Parlament ist doch scheiße und das sind alles nur Deppen und wir müssen, na ja, das weiß ich, das müsst ihr mir nicht erklären. Aber Demokratie funktioniert, wenn man sie spielt. Und in dem Augenblick, wo wir jetzt so tun, als wäre das nicht eine Bande von Idioten, die da im Parlament sitzen, sondern das Parlament adressieren, weil wir wollen ja ein Gesetz und Gesetze kommen von Parlamenten, Dekrete kommen von der Exekutive und das Allerwichtigste jetzt in einem Demokratisierungsprozess ist natürlich Gewaltenteilung und wir fangen jetzt, ich schlage vor, wir fangen an und machen anhand des allergrößten Tabuthemas, was man sich vorstellen kann, nämlich der Sexualität von Frau, eine vorbildliche demokratische Kampagne, wie es zu funktionieren hätte, als würden wir in Deutschland uns dafür gegen die Bebauung eines Naturschutzgebietes wenden. Okay. Und wir leben nun mal offiziell in Irak-Kurdistan, einer repräsentativen Demokratie. Gut, okay, repräsentative Demokratie ist so, dass zwischen den Wahl sozusagen Intervallen man nicht so richtig viele Möglichkeiten als einzelner Bürger hat. Man kann Leserbriefe schreiben oder man kann Unterschriftensammlung machen. Unterschriftensammlung ist total cool, das machen wir jedem Scheiß in Deutschland und so weiter und so fort. Also habe ich erklärt, was eine Unterschriftensammlung ist. Super, das machen wir. Also haben wir im Jahr 2007 eine Petition aufgesetzt, ans Parlament natürlich und nicht an die Regierung, ans Parlament. Also liebes Parlament, das ist hier ein großes Problem in Irak-Kurdistan. Und wir fordern dich jetzt auf, ein Gesetz zu entlassen, das neben anderen Formen von Gewalt gegen Frauen Genitalverstümmelung unter Strafe stellt und Unterschriften gesammelt. Und das funktionierte wunderbar. Das war die erste Unterschriftensammlung, die sie in Irak-Kurdistan gegeben hat und die ging um Genitalverstümmelung und Genitalien der Frau und nicht um den Schutz eines Naturschutzgebiets oder irgendwas. Und die Leute hatten innerhalb von 3 Wochen 17.000 Unterschriften gesammelt. 17.000 Unterschriften überall in der Region. Und diese Unterschriften wurden medienwirksam dem Parlament übergeben, darüber berichtet das Fernsehen und so weiter und so fort. By the way, seitdem sind Unterschriftensammlungen irakisch kurz, sie machen jetzt neuerdings wegen jedem Scheiß wird erstmal eine Unterschriftensammlung, weil es super ist. Ja, so funktioniert Demokratie, weil man muss einmal sehen, dass das auch irgendwie funktioniert und was es für Möglichkeiten gibt. Das hilft einem nichts, wenn die großen Klugscheißer von der EU einem irgendwas von Zivilgesellschaft und Ähnliches erzählen, sondern Demokratie ist Praxis und nur wo sie funktioniert, lernt man, es gibt so etwas wie ein Parlament und ein Parlament erlässt Gesetze. Und wir sind jetzt für Gesetz, was das genau war. Vielen war das gar nicht klar, was das eigentlich heißt, aber wir wollen Gesetz, wir wollen kein Dekret. Und plötzlich fangen Leute an zu fragen, wie, was ist denn der Unterschied zu einem Gesetz und Dekret? Und dann Gesetz, Legislative, Dekret ist Exekutive. Da habt ihr, nee, Saddam, das wollen wir nicht. Wir wollen Gesetze, Parlament stärken. Genau, Parlament stärken. Immer Parlament, ganz wichtig, haben wir damals auch gemacht im Irak. Parlamentarische Demokratie versus Präsidialsystem. Kennt heute jeder Kurde, kann sofort erklären. Kurden wollen heute das Präsidialsystem weghaben und wussten vor 15 Jahren überhaupt nicht den Unterschied zwischen einem parlamentarischen System und einem Präsidialsystem. Woher auch? Und die ganzen tollen Politologen aus den Universitäten Wien und Berlin und Paris fahren nicht in die Dörfer und setzen sich hin und erklären Leuten den Unterschied zwischen einem parlamentarischen System und einem Präsidialsystem. Sie erklären nur, Araber wollen keine Demokratie, das wissen alle. Das Parlament natürlich, als gutes kurdisches Parlament, wollte darüber echt nicht reden. Ne? Also das war so ein Thema, wo das Parlament sagte, nee, das ist so, können wir nicht ein Dekret und wir als Parlament und so über Frauen und Sexualität sprechen. Also das Parlament schob das immer weiter auf die lange Bank. Und das war natürlich eine super Möglichkeit, weil man inzwischen die Medien hatte, immer so zu sagen, hier, da ist die Forderung. Und dass die Medien, wir haben dann sehr stark das mit Medien kooperiert, dass eben dieses Tabu gebrochen worden ist. Und dann kam von außen plötzlich die Reaktion, Human Rights Watch nahm sich dessen an, die englische Regierung nahm sich dessen an und machte Druck von außen. Und natürlich ist jetzt in irakisch-Kurdistan, anders als etwa heute in Syrien, könnte man immer, und das ist ganz wichtig, in allen Punkten, da ist eben FGM nur ein Beispiel, von dem Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit ausgehen. Also, auf der einen Seite tingeln die irakisch-kurdische Regierung in Europa und den USA rum, sagt, wir sind der andere Irak, wir sind demokratisch, wir sind die ganz tollen Hengste. Und dann kann man, okay, wenn ihr das seid, dann macht doch mal was. Und zum Beispiel hier gibt es eine Petition für ein Gesetzesvorhaben und wenn ihr das umsetzt, ja, dann zeigt ihr, dass ihr wirklich anders seid als die anderen Typen da in der Region. Das fordern wir von euch. So. Und das hat eine Dynamik entfaltet. Eine Dynamik, die zeitweilig dazu geführt hat, dass, und das ist eben auch ganz wichtig, manchmal pro Woche es zwei Talkshows im kurdischen Fernsehen gab, wo plötzlich Frauen saßen und sagen, ich bin verstümmelt. Und das sind die Konsequenzen für mich. Und das hat eine ganz, ganz fatale Konsequenz auf mein Sexualleben, seit ich weiß, dass das, als ich 4 war und plötzlich, plötzlich so eine Frau kam, so eine schwarze Frau, und meine Mutter hat das zugelassen. Und diese schwarze Frau hat mich in das Nachbarraum gezerrt und meine Beine aufgespreizt. Und dann hatte ich schreckliche Schmerzen und konnte 3 Wochen nicht mehr pinkeln. Und jedes Mal, wenn ich, und das hat mir meine Mutter angetan. Und seit diesem Tag habe ich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter, weil meine Mutter hätte mich beschützen sollen. Und sie hat mich dieser Frau ausgeliefert. Und all solche, und es ist so, das sind Dinge, die Menschen wahnsinnig bewegen und die nie darüber sprechen konnten. Und plötzlich merkte man das Bedürfnis, dass Leute über dieses Thema sprechen und wie wichtig es einfach in jeder Gesellschaft ist, ehrlich über Sexualität und die ganzen Implikationen von Sexualität zu sprechen. Und wir stellten völlig unintendiert fest, dass dieses Thema für viele Leute plötzlich eine so etwas wie eine Hintertürchen war, um über Sexualität reden zu können, und hatten plötzlich, ich darf sie beim Namen nicht nennen, Herausgeber von Zeitungen, die bei uns im Büro saßen und sagten, danke für eure Kampagne. Also ist, denn diese Genitalverstümmelung ist nicht ein Problem irgendwelcher abgelegenen Dörfer, sondern betrifft genauso Städte, Intellektuelle, Mittelklasse. Ist also, und ein Teil ist natürlich, man exotisiert das gerne mit Afrika, wo dann so halbnackte Kinderchen unter der Bambushütte sitzen. Im Nahen Osten hat es damit überhaupt nichts zu tun. Der Nahe Osten ist uns eben generell auch etwas näher, warum es schwieriger ist, Genitalverstümmelung zu exotisieren und sozusagen zu paternalisieren. Wir hatten Diskussionen mit Männern aus der absoluten intellektuellen Oberschicht, die sagten, danke, dass ihr diese Kampagne gemacht habt. Ich wollte mich gerade von meiner Frau scheiden lassen. Ich dachte nämlich, die liebt mich nicht, weil ich so ein schreckliches Sexleben habe, weil sie kalt wie ein Stein ist. Und ich dachte, sie mag mich nicht. Und jetzt habe ich sie mal darauf angesprochen und wir haben festgestellt, das liegt maßgeblich an dieser Verstümmelung. Und seitdem haben wir ein ganz anderes Verständnis zueinander. Das sind die Folgen. Und man hatte auf der anderen Seite, merkten natürlich Kleriker, konservative Kräfte, was für ein immenses Explosivpotenzial besteht, wenn so etwas plötzlich öffentlich thematisiert wird. Weil Kontrolle von Gesellschaft, vermeintlich althergebrachten Traditionen und Werten, funktioniert über Kontrolle von Sexualität. Und in dem Augenblick, wo über Sexualität gesprochen wird, wird die alte Ordnung schon in Frage gestellt. Und natürlich kamen immer mehr Kleriker und regten sich auf, das ist hier und Schafa'i und Scharia und was passiert, wenn Frauen nicht beschnitten werden, dann wird das hier ein einziges Bordell und das Essen von unbeschnittenen Frauen ist Haram und so weiter und so fort. Das heißt, es taucht ein Konflikt auf. Und dann kamen die großen Menschenrechtsorganisationen aus Europa, sagten, nee, Konflikt ist ganz schlecht, ihr müsst das über die Kinder machen, über die Mädchen. Das ist ein Kinderverbrechen an Kindern. Und nur darüber kriegt man einen Konsens in der Gesellschaft, dass das schlecht ist. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Konsens. Und vor allen Dingen meine kurdischen Kolleginnen und Kollegen sagten, wir wollen keinen Konsens, wir wollen den Konflikt. Und wir ziehen dieses Thema als Konflikt durch, als einen Konflikt, als einen notwendigen Konflikt innerhalb der Gesellschaft, in der polarisiert, was neu und was alt ist. Und das war sozusagen ein weiterer Teil, weil extrem viele Leute begannen, das zu unterstützen. Auch Leute, denen es ein bisschen peinlich war, aber das war klar, das ist Teil des Neuen. Und dieser ganze Nahe Osten ist im Aufbruch. Und der Nahe Osten spaltet sich. Und die Leute, die einen neuen Nahen Osten haben wollen, und die Leute, die den alten Nahen Osten in irgendeiner Weise, der völlig desolat und kaputt ist, noch weiter sozusagen am zusammenhalten wollen. Wir haben dann so Sachen gemacht wie Buttons, damit das sexy wird. Also gibt es bis heute noch die goldene Narzisse. Die Narzisse ist die Frühlingsblume in Kurdistan. Also Frühling in Kurdistan ist ja auch in der kurdischen Geschichte ist Frühling ganz wichtig mit Nauruz und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier nicht euch mit Kultur langweilen. Aber die Narzisse ist ganz wichtig und wir haben dann dieser Kampagne die goldene Narzisse gegeben. Und man kann die goldene Narzisse als Button haben. Und es gibt Leute, die wirklich brav seit 2006 jeden Tag sich die goldene Narzisse anhängen. Und wer die goldene Narzisse in Kurdistan trägt, ist ein Unterstützer der Stop FGM Kurdistan-Kampagne. Und es gab dann Musiker, die gesagt haben, wir machen. Also, dass man das verbindet mit dem, was wirklich in neuer Jugendkultur und so weiter ist, nicht mit ödem NGO-Slang und öden NGO-Konferenzen. Und im Jahr 2011 ist aufgrund auch vor allen Dingen des Druckes von unten, des Druckes aus der kurdischen Gesellschaft, hat das Parlament das Law No. 8 verabschiedet. Und das Law No. 8 in Irakisch-Kurdistan ist, und es ist eben neu, ein Gesetz, das vom Parlament verabschiedet worden ist. Das Parlament wurde in relativ freien Wahlen gewählt. Und dieses Law No. 8 stellt alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder unter Strafe und ist damit eins der progressivsten Gesetze im gesamten Nahen Osten. Wir ziehen mal Israel ab, ich spreche jetzt vom restlichen Nahen Osten. Und das Resultat zum Teil eben auch dieser Kampagne und der Art und Weise, wie diese Kampagne geführt worden ist, dass sie nicht damit geführt worden ist, dass man sich mit der UN und Barzani an einen Tisch gesetzt hat, gesagt, bupp, mach mal ein Dekret. Sofort, nachdem dieses Gesetz verabschiedet worden ist, begannen Kleriker Unterschriften zu sammeln. Gegen dieses Gesetz, weil dieses Gesetz das Schlagen von Kindern unter Strafe stellt. Laut Scharia darf man Kinder schlagen. Dieses Gesetz das Schlagen von Frauen unter Strafe stellt, in jeder Hinsicht. Laut Scharia darf man das. Genitalverstümmelung unter Strafe stellt, laut schafaitischer Auslegung der Scharia darf man das. Interessant aber, dass Kleriker nicht den lieben Gott zu Hilfe riefen und er ihnen zu Hilfe kam, sondern sie plötzlich auf das urdemokratische Methode zurückgriffen, eine Petition an den Präsidenten zu schreiben. Und es gibt ja diese alte Theorie, wenn Democracy the only game in town ist, hat man gewonnen. Also wenn die nicht-demokratischen Akteure sich demokratischer Methoden bedienen, haben sie schon halb verloren. Gibt es eine ganze Strategie auch aus dem angloamerikanischen Raum darum, diese Leute dazu zu zwingen, sozusagen zu Spielregeln, die nicht die ihren sind, zu spielen. Es war also schon mal interessant, dass diese Kleriker sozusagen eine Petition schrieben. Und in dieser Petition also sagten, dieses Gesetz ist ganz schlimm und wenn wir das machen, werden wir also und so weiter und so fort und hier und da und Scharia und ich weiß nicht was. Und damit wurde dieses Gesetz, und das war von uns auch von Anfang an intendiert, und es war interessanterweise das Jahr 2011 plötzlich, und ich meine, der Frauenkörper ist das Schlachtfeld im Nahen Osten in jeder Hinsicht und auf dem Körper von Frauen finden fast alle Auseinandersetzungen um Neu, Alt, Fortschritt und so weiter statt. Plötzlich wurde dieses Gesetz sozusagen traf sich, das war eine Koinzidenz, einfach weil das Parlament es um 2 Jahre verzögert hat, in das Jahr 2011, mit der Hauptauseinandersetzung des sogenannten Arabischen Frühlings. Und eine der Hauptauseinandersetzungen, die man hier überhaupt nicht wahrgenommen hat, im Rahmen des Arabischen Frühlings, ob damals in Ägypten, in Tunesien und so weiter und so fort, ist die Frage, wer ist der Souverän und wer macht Gesetze? Aus islamistischer Sicht ist das ganz einfach. Da gibt es Gottes Gesetz. Gott ist der Souverän, steht auch so in der Verfassung der iranischen Republik und bei den Saudis und so. Gott ist der Souverän, Gott macht die Gesetze und uns Menschen obliegt es einzig, diese Gesetze umzusetzen. Mehr nicht. Full stop. Und das ist, was die Muslimbrüder erzählen, das ist, was die iranische Republik erzählt, das ist, was die Saudis erzählen, das ist, was sie alle erzählen. Und das ist ihre Machtgrundlage. Dass Gott der Souverän ist und Gesetze von Gott erlassen worden sind. Die Grundforderung des arabischen Frühlings ist, das Volk ist der Souverän und das Volk braucht ein Parlament und das Volk muss die Gesetze erlassen. Und das ist im Kern anti-islamistisch und anti-islamisch. Das stellt die gesamte Grundvorstellung von islamischer Herrschaftsordnung in Frage. Und wenn nun das Parlament auch noch Gesetze verabschiedet, die ganz offensichtlich der Scharia widersprechen, ist man im Kern dessen, was eigentlich 2011 der arabische Frühling hätte sein sollen, wäre nicht so ein immenses Rollback gekommen, nämlich die Auseinandersetzung, wer ist der Souverän, wer erlässt Gesetze, was ist Demokratie. Und ausgerechnet in Irakisch-Kurdistan polarisierte sich das auf die Frage, dass dankenswerterweise diese Kleriker sich auch noch hinstellten und sagte, das widerspricht der Scharia, das völlig klar war, dieses Gesetz, die Frage von Gewalt gegen Frauen, die Frage von Genitalverstümmelung ist zugleich die Frage, in was für einer Gesellschaft, in was für einem System wollen wir eigentlich leben. Und das war wunderbar, weil da auf offensichtlicher Ebene zusammengeführt wird und zusammengeführt wurde, was in anderen Ländern der Region so klar nicht zutage getreten ist bisher, etwa in Ägypten, obwohl genau diese Diskussion die Ägypter extrem umgetrieben haben. Nun war also das Gesetz verabschiedet, Human Rights Watch hatte einen großen Report dazu veröffentlicht und dann ging es darum, und das ist bis heute eines der Projekte und ganz stark, auf die wir uns konzentrieren, zu sagen, ein Gesetz muss auch umgesetzt werden, weil im Nahen Osten gibt es die Idee, dass Gesetze umgesetzt werden, nicht. Im Nahen Osten gibt es die Willkür der Exekutive, die etwas durchsetzt und sie kann es durchsetzen, sie kann es nicht durchsetzen. Also nur als ein Beispiel, in der Sulaimaniyya, der Stadt, wo ich meistens arbeite, fuhr man immer ohne Gurt, Auto. Und jeder sagt dann, ja, das ist eure Kultur so gut, wir brauchen das nicht, das ist auch total unsexy und so weiter und so fort. Und dann entschied sich die Regierung, Gurtpflicht, und stellte wirklich gnadenlos 3 Wochen lang an jede Straße einen Checkpoint, wo die Polizei kontrollierte, hast du einen Gurt oder hast du keinen Gurt, und wenn du keinen Gurt hast, zahlst du. Und nach 3 Wochen fuhr jeder Kurde mit Gurt. Nee, Gurt ist total super. Also man kann solche Dinge relativ gut durchsetzen, wenn man es will, ist es völlig klar, ein Gesetz gegen FGM, jede Art von diesen Punkten sitzt so stark im Kern dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung, dass das Interesse ist, durchzusetzen, nicht besonders stark ist. Dass man es lieber schleifen lässt. Also es fehlten die Informationen, das Gesetz wurde nicht mal gedruckt, das haben wir dann gemacht, die Polizei wurde nicht informiert und so weiter und so fort. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil ist die lange Sache, das ist euer Gesetz, das habt ihr euch gegeben, ihr habt das gewählt und das wird jetzt sozusagen durchgesetzt. Langsam, aber sicher, aber das steht jetzt unter Strafe. To make a long story short, ich könnte, wie ihr merkt, hier noch lange eine Anekdote an die andere rein. Ist das ein Erfolg, diese Geschichte von 10 Jahren, von einem völligen Tabu, von dem niemand wusste, bis zu einem Gesetz, das umgesetzt wird und wo immerhin irgendwelche Leute erzählen. Also Human Rights Watch hat kürzlich erzählt, das wäre eine der erfolgreichsten Kampagnen, die sie je begleitet haben. Diese Kampagne gegen Genitalverstümmelung in Irakisch-Kurdistan zeigt auch, dass Veränderungen möglich sind und dass Veränderungen relativ schnell möglich sind. Im Augenblick, der Druck ist dann in der Zeit natürlich gestiegen und inzwischen hat die UN immerhin den Irak zu einem der Länder aufgenommen, in dem Genitalverstümmelung ein Problem ist und unterstützt ein paar Projektchen und unterstützt auch uns erstmalig. Das war ein ewig langer Kampf, weil eben klar war, in dem Moment, wo man 2 asiatische Länder sozusagen in die Liste aufnimmt, ist das kein afrikanisches Problem mehr. Und der Widerwille, Genitalverstümmelung als etwas out of Africa wahrzunehmen, ist bis heute noch extrem dominant. Die der Faden kommt in einer Sekunde wieder, ist extrem dominant. Und die UN hat jetzt Zusammenarbeit mit uns und anderen Organisationen in der letzten Zeit, machen wir eine jährliche Studie, wo es darum geht zu sehen, wie ist die Haltung gegenüber Genitalverstümmelung irakisch-Kurdistan und wie ist die Quote der neu verstümmelten Mädchen. Statistisch ganz kurz, ist mir ein Herzensanliegen, weil mir das immer völlig auf Keks geht bei Ägypten. Wenn ich statistisch genital verstümmelt ist Analphabetismus oder Hunger. Wenn ich also die Summe 100 hungrige Leute im Jahr 2012 habe und Nahrungsmittel verteile, kann ich im Jahr 2013 theoretisch 0 hungrige Leute haben. Das heißt, es ist immer interessant, statistisch die absolute Zahl der hungrigen Leute gegenüber den nicht hungrigen Leuten zu messen. Wenn ich aber im Jahr 2012 eine Untersuchung mache, wie viele Frauen und Mädchen im Ort X sind genital verstümmelt, bezieht sich das auf die 4- bis 80-Jährigen. Wenn ich auf die Summe 70 komme und im Jahr 2013 dieselbe Untersuchung mache, obwohl kein einziges Mädchen neu verstümmelt worden ist, komme ich natürlich immer noch auf die Summe 65 und kann mich dann hinschreiben und sagen, all die Kampagnen haben überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es sind ja immer noch 65% aller Mädchen und Frauen im Ort X genital verstümmelt. Das ist der Fall, der immer jeder Artikel über Ägypten ist so, was die Ägypter tierisch aufregt, weil sie sagen, wir schaffen es wirklich, die Zahlen runterzukriegen, nur der Blick ist nicht auf die Mädchen, die neu verstümmelt werden, hätten werden können oder worden sind, sondern auf alle. Und die 75-Jährige, die verstümmelt worden ist im Jahr X, ist im Jahr Y als 78 immer noch verstümmelt. Also da ist der Blick auf diese Statistiken ist irre, auch der professionelle Blick. Bei der Untersuchung nun ist sehr, sehr auffällig, dass in Regionen, wo man wirklich arbeitet, auf diesen verschiedenen Ebenen, auf der Lobby-Ebene, auf der Ebene mit der Polizei, auf der Ebene der Dörfer, auf den Ebenen der sogenannten Public Opinion Makers, also Lehrer, Ärzte, Kleriker, die Zahl von neu verstümmelten Mädchen sehr stark runtergeht. Wobei wir natürlich abhängig sind von der Aussage der Leute. Wir machen keine gynäkologischen Untersuchungen, das heißt, die könnten uns anlügen. Wobei wir inzwischen auch verschiedene Tricks haben, herauszufinden, ob die Äußerungen ehrlich sind oder nicht ehrlich sind. Und die zweite ist, ich sagte das, ganz wichtig bei solcher Arbeit, etwas, was als gut angesehen worden ist, muss herübergezogen werden zu etwas, das als schlecht angesehen wird. Also im islamischen Kontext etwas von Halal zu Haram. Ein sehr polarisiertes Denken. Etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Und bei der letzten Umfrage aus dem Jahr 2015, die neue wird jetzt gerade zwei Wochen publiziert, sagten immerhin 57% der Befragten in Irak-Kurdistan, dass sie das für nicht gut halten. Das ist ein Riesenfortschritt. Für eine relativ kleine Kampagne geldmäßig, wenn man sieht, was für Gelder nach Afrika gepumpt werden, Kampf gegen Genitalverstümmelung. Jetzt komme ich zum letzten Punkt meines Vortrags. Wir kamen relativ bald, kurdisches Fernsehen, also vor allen Dingen in Kurdistan ist ein kleiner, Kurdistan ist das irakische Kurdistan, generell Kurdistan ist zweigeteilt, was Sprache und auch die kulturelle Ausrichtung anbelangt. In der Türkei, in Syrien und im Norden von Irakisch-Kurdistan sprechen die Leute den sogenannten Kurmanschi-Dialekt oder wie im Irak nennen den Badinani-Dialekt. Und im südlicheren Teil, also in den Städten Süleymaniyye, Kirkuk und Erbil, sowie in den größten Teilen Iranisch-Kurdistans, spricht man den Sorani-Dialekt, die voneinander relativ unterschiedlich sind und unterschiedliche Fernsehprogramme etc. haben. Nun schauen sich im Iran, wo eine sehr große Sorani-sprachige kurdische Community lebt, im Iran die Leute sehr gerne irakisch-kurdisches Fernsehen an, weil es einfach viel freier ist als Kurdistan hat eine recht freie Medienszene, dank des Sturzes von Saddam Hussein, der Veränderung. Also man schaut sich die kurdischen Programme, die sorani-sprachigen kurdischen Programme aus dem Irak an. Und eines der großen Themen in den sorani-sprachigen kurdischen Programmen des Irak war, ich hatte es gesagt, ab einem gewissen Punkt diese ganzen Themen mit Gewalt gegen Frauen und auch Genitalverstümmelung. Und so kamen zu uns plötzlich Leute aus dem Iran und sagten, hey, das ist eine super Kampagne, wisst ihr, dass wir dieses Problem hier auch haben? Und dann, wahrscheinlich ist es spiegelverkehrt, ne? Weil wenn das auf dieser Seite ist. Und dann haben wir, dann begannen im Iran Leute erste Studien zu machen. Und es stellte sich heraus, im Irak, im iranisch-Kurdistan ist das genauso verbreitet. Und diese Kampagne in Irakisch-Kurdistan stieß also an, dass Leute in Iranisch-Kurdistan mit diesen Sachen anfingen. Und dann kamen Leute aus dem Südiran über die Kontakte mit den Leuten in Iranisch-Kurdistan und sagten, in den sunnitischen Gebieten des Südiran ist das auch ein Problem. Man muss dazu wissen, wir haben ja nun die iranischen Experten hier im Publikum sitzen, aber obwohl der Iran sozusagen die große schiitische Schutzmacht und die große Ort der großen schiitischen Revolution ist, sind geschätzte 30% der Bevölkerung im Iran Sunniten, neben den Menschen vor allem Irakisch-Kurdistan, Araber in Khuzestan und in anderen Luristan und auch im Süden auf den Inseln im Persischen Golf. Also hatte man plötzlich über die Kampagne in Irakisch-Kurdistan nun einen Haufen Kontakt zu Iranern und es stellte sich heraus, auch im Iran ist Genitalverstümmelung ein großes Problem. Und dann dachten wir uns, also, weil immer alle sagten, nee, also das ist vielleicht in Irakisch-Kurdistan, mit all den anderen Ländern der Region ist das kein Problem, da liegen keine Daten vor. Und wir sagten, ja, Kurdistan lagen früher auch keine Daten vor, also was wollt ihr mit euren Daten? Und die UN übernimmt die Daten dann, wenn eine Regierung sagt, wir haben da ein Problem, sagt die UN auch öffentlich. Also, und dass nun Saudi-Arabien zur UN geht und sagt, hier, liebe UN, also wir in Saudi-Arabien, wir haben ein unheimliches Problem mit Genitalverstümmelung, könnt ihr da mal ein paar Kampagnen machen? Es gibt ja auch ganz viele aktive so, zivilgesellschaftliche Organisationen, ist jetzt nicht so sonderlich naheliegend. Das heißt, wer immer dieses Thema, wie so viele andere Themen, überhaupt bekannt machen will, steht in einer Catch-22-Situation, nämlich, dass solange die UN ein nicht als Land führt, in dem es das gibt, gibt es keine Gelder, um Projekte dagegen zu machen, um als Land geführt zu werden, in dem es dieses Problem gibt, muss die Regierung sozusagen mit der UN kooperieren und keine der Regierungen in der Region hat das geringste Interesse von sich aus, um zu sagen, wir haben dieses Problem. Also herrscht Schweigen und dieses Schweigen wird gedeutet, dass dieses Problem dort nicht existiert. Wir hatten es ja selbst erlebt. Die Irakisch-Kurdistan ist die erste Regierung neben der jemenitischen in Asien gewesen, die gesagt haben, wir haben das Problem und damit kann es auch sozusagen offiziell geführt werden und wird jetzt überall in den Statistiken geführt. Und nicht nur der Iran. Plötzlich tauchten Leute auf, bekamen wir Kontakt aus dem Oman. Oman, dass das dort ein Problem ist. Aus den Arabischen Emiraten. Und dann entstand langsam aus dieser irakisch-kurdischen Kampagne eine ganze Nahostkampagne, die inzwischen, es gibt die Homepage Stop FGM Middle East, recht gut läuft, dass man Daten etc. sammelte aus den Ländern, wo das überhaupt möglich wird, weil in vielen Ländern kann man nicht mal Daten sammeln. Also die ganz wichtig, Exkurs Nummer 6 und der vorletzte, das Wissen um Gewalt gegen Kinder und Frauen und um sexualisierte Gewalt in einem Land und die Freiheit in dem Land hängen ganz maßgeblich miteinander zusammen. Dass etwa Irakisch-Kurdistan zum Teil jetzt in Statistiken relativ oder die Türkei relativ weit rangieren, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht und alle rumschreien, die AKP sei so schlimm, die AKP ist schlimm, nur in der Türkei werden solche Gewalttaten inzwischen registriert. In Irakisch-Kurdistan werden sie registriert. Wenn man prozentual den Anteil von registrierten Übergriffen auf Frauen in Irakisch-Kurdistan auf die Gesamtpopulation von Frauen hochrechnet, kommt man immer noch nur auf 4-5%. Und ich pflege immer zu sagen, das ist zu wenig. Ihr vertuscht etwas. Wenn die Schweiz offizielle Zahlen von 23% hat, dass 23% aller Schweizerinnen angeben, schon mal sexuell belästigt oder missbraucht zu werden, kann das verdammt nochmal in Kurdistan nicht weniger sein. Das Problem ist die Registrierung und die Erfassung dieser Taten. Also versucht die internationale Presse immer davon zu erzeugen, nicht diese hysterischen Artikel zu schreiben. Boah, aus Irakisch-Kurdistan wurden 671, ich weiß nicht was, gemeldet. Die Situation seit dem Sturz von Saddam ist so viel schlimmer geworden. Die Islamisten übernehmen, wäre Saddam nur noch an der Macht. Natürlich, unter Saddam gab es keinen einzigen Bericht über einen Übergriff auf eine Frau. Also waren die Statistiken null, also war Saddam ein fortschrittlicher, säkularer Diktator, wie es heute Assad ist. Das ist die Logik. Diese Logik gilt es aufzubrechen und zu sagen, meldet. Super, unser Maßstab ist die Schweiz. die 23%. Wenn ihr die 23% überschreitet, dann können wir von einem kulturspezifischen Phänomen reden und dann können die ganzen klugen Leute, die jetzt die FAZ-Artikel vollschreiben, wie schlimm es mit sexueller Gewalt im Nahen Osten ist, dann können sie von einem kulturspezifischen Problem sprechen. Im Moment, weil ihr nicht vernünftige Daten übertragt, sind sie viel, viel niedriger. Wir könnten also sagen, eigentlich ist, wenn wir nur die Statistiken sehen, ist die Gewalt gegen Frauen etwa in irakisch-Kurdistan viel, viel niedriger als in Österreich. Da wissen wir alle, dass das nicht stimmt. Also ist die Frage, wie betrachtet man Statistik? Man kann sie durch. Und jeder, der sofort aufschreit, wenn er hört, 650 Übergriffe auf Frauen im Sulaimaniyah Governorate, wie schlimm, ist ein Rassist, weil er sich keine einzigen Gedanken macht, was eigentlich dahinter steht, wenn so etwas gemeldet wird. Wie etwa bei Genitalverstümmelung. Vor 10 Jahren war Genitalverstümmelung im Irak Tradition und keine Gewalt gegen Frauen. Heute ist Genitalverstümmelung Gewalt gegen Frauen. Also steigt plötzlich die Statistik um 70%, weil 70% aller Frauen sind genitalverstümmelt. Also 70% aller Frauen sind Opfer von sexueller oder sexualisierter Gewalt in Irakisch-Kurdistan. Super. Jetzt können wir natürlich sagen, boah, ist das schlimm in Irakisch-Kurdistan. Denn 70% aller Frauen sind alleine da schon Opfer von Gewalt. Statt zu sagen, eigentlich ein Fortschritt, dass Genitalverstümmelung gesellschaftlich als Gewalt definiert wird. Und Gewalt muss definiert werden, bevor sie berichtet werden kann. Das sind die Komplikationen, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und vielleicht gehen einige Leute heute auch aus diesem Raum und machen sich klar, dass das, was sie in den letzten Tagen in Welt, FAZ, Standard gelesen hat, alles ungefähr hochgerechnet 1,3% der Probleme, die es gibt, abdeckt. Aber man mit Urteilen unheimlich schnell bei der Hand ist. Inzwischen jedenfalls haben wir aus dieser Kampagne in Irakisch-Kurdistan, gibt es in Oman, Saudi-Arabien, Iran, Malaysia, Indien, Indonesien, Singapur, Gruppen, die an diesem Thema arbeiten und Druck ausüben, dass dieses, dass international anerkannt wird, dass in ihren Ländern FGM ein großes Problem ist. Gerade im Augenblick sind zwei Kollegen, ich gebe es ja zu, wir hatten gerade eine Konferenz in Singapur mit Malaysia und Indien und eigentlich hätte ich da gerne dran teilgenommen, nur weil ich vorher zugesagt habe, nach Wien zu kommen, sitze ich jetzt in Wien rum und nicht in Singapur. Ein bisschen hart ist das, aber das ist mein Zugeständnis an Wien. Und aus dieser Arbeit, die eben von außen wahrgenommen wurde, nicht als Intervention der UN und auch nicht als Verniedlichung von Islam oder irgendetwas, sind die irakischen Kurden plötzlich das Role Model. Vorher hat man in Indonesien echt nie irgendwas von Kurdistan gehört. Das hat den Indonesiern mit seinen 180 Millionen Bewohnern wirklich nicht interessiert, was da so komische 3,5 Millionen Kurden in ihren Bergen gemacht haben. Aber über diesen Kampf für ein Gesetz, für ein Verbot und so weiter, ist Irakisch-Kurdistan das erste Land, das auf diese Art und Weise eben zu einem solchen Gesetz gekommen ist, wo es ein solches Thema geworden ist. Und die Selbstwahrnehmung der irakisch-kurdischen Regierung hat sich inzwischen geändert. Ich habe vor 10 Jahren versucht, Ihnen genau zu erklären, hört mal zu, wenn ihr das jetzt wieder unter den Teppich kehrt, macht ihr das, was jede Scheißregierung in der Region macht. Ihr benehmt euch nicht anders, alles kommt hervor, das lässt sich nicht unter den Teppich kehren. Wir leben in einer neuen Zeit. Oder aber ihr stellt euch hin und sagt, bitte, bis 2003 haben wir unter Saddam Hussein gelitten, wir sind anders. Wir machen jetzt hier und deshalb thematisieren wir das und wir suchen internationale Unterstützung, haben Sie damals nicht verstanden. Heute haben Sie es verstanden, gehen richtig hausieren mit Ihrem tollen Gesetz Nummer 8, auch wenn Sie es nicht richtig umsetzen. Und man sollte sich, wie gesagt, nicht einbilden, dass das Gesetz nun vorbildlich umgesetzt wird. Aber letztes Jahr, 2015, am 6. Februar, dem Internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung, hatten wir dann organisiert, dass Kolleginnen aus dem Iran eben auch erzählen, welche Auswirkungen die Kampagne inzwischen auf den Iran hat. Und die iranische Regierung hat das inzwischen offiziell anerkannt. Diese iranische Regierung hat inzwischen offiziell anerkannt, dass FGM im Iran ein Problem ist, weil 6 Aktivisten da mal was gemacht haben. So schnell reagieren diese Regierungen, wenn wirklich was, also auf Druck, die haben Angst, die wissen das. Und dann erklärte der Parlamentssprecher des irakisch-kurdischen Parlaments vor mindestens 20 laufenden Kameras, dass das Gesetz Nummer 8 und die Kampagne gegen Genitalverstümmelung das Wichtigste sei. Sie redeten plötzlich öffentlich über etwas, das vor 12 Jahren ein Tabuthema war. Das Wichtigste sei, was sie je verabschiedet hätten. Und sie wüssten jetzt ja, sie hätten eine ganz besondere Verantwortung, weil aus anderen Ländern, etwa dem Iran und Malaysia, der Mann weiß bestimmt nicht, wo Malaysia liegt, Malaysia sozusagen, man auf die irakischen Kurden guckt und wie sie ihr Gesetz umsetzen und sie sozusagen jetzt ein Role Model sind. Wunderbar. Also etwas, was vorher absolut negativ konnotiert worden ist, wurde jetzt sozusagen von solchen komischen politischen Akteuren, von denen ich nicht sonderlich viel halte, als ein positives Beispiel gewertet. Das Problem, damit komme ich dann auch zum Schluss, ist, diese ganze Angelegenheit in West- und Südostasien wird bis heute überhaupt nicht ernst genommen. Also von der internationalen Hilfe, die immer weniger wird, weil alles sich in Nothilfe reinfließt, sind ungefähr 4-5%, noch nicht einmal 5% der Gelder, die für den Kampf gegen Genitalverstümmelung zur Verfügung gestellt werden, fließen nach West- und Südostasien. Dieses Jahr läuft unser UNICEF-Kooperationsprogramm ab. Das heißt, das ist das erste Jahr, in dem wir kein Geld haben, um diese Kampagne weiterzuführen, weil wir hören, oh, dieses Jahr machen wir aber Peace and Reconciliation. Das ist total wichtig, die unterschiedlichen Ethnien im Irak zusammenzubringen. Da gibt es Geld, könnt ihr das da irgendwie reinpacken, dann könnt ihr uns auch einen Projektantrag schicken. Und dass etwa in all diesen Ländern, die ich erwähnt habe, dieses Problem weiterhin und in einem solchen Ausmaß existiert, ist deshalb auch überhaupt nicht bekannt, weil eben es dieses System gibt, das die UN, und wir wollen hier nicht darüber reden, was ich von dieser UN halte, dass aber trotzdem ist sie ein Fetisch, dass die UN das einfach nicht aufnimmt, dass die UN sich weigert, trotz dieser ganzen vorliegenden kleineren Studien, das in die Liste der Länder aufzunehmen, in denen FGM praktiziert wird. Und das geht natürlich hundertprozentig auf Kosten der Mädchen, Frauen und überhaupt Menschen in diesen Ländern. Und die zweite ganz große Barriere ist diese Islambarriere bis heute. Weil eben auch die Untersuchungen jetzt in all diesen Ländern bis hin nach Indien relativ deutlich machen, anders als in Afrika, ist in Asien, das ist ein genuin muslimisches Problem. Also es wird nur in muslimischen Communities, nicht in allen muslimischen Communities, aber nur in muslimischen Communities praktiziert. Und bis heute ist dieser Islamschutzreflex und diese Angst, sich mit dem Islam anzulegen, die Angst, irgendetwas Schlechtes über den Islam zu sagen, innerhalb dieser UN-NGO-Community so eingeschrieben, dass Leute es bevorzugen, dass Mädchen in diesen Ländern verstümmelt werden, als dass man benennt, was sozusagen die bittere Realität ist, mit denen sie konfrontiert sind. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich könnte natürlich noch ein bisschen weiterhin, aber ich sehe, ich habe jetzt schon doch relativ meine Zeit überzogen, aber versucht eben, möglichst das einzubetten, wie gesagt, in etwas, was auch die aktuelle Debatten da um Köln anbelangt, und damit könnt ihr jetzt Kritik üben, Fragen stellen und so weiter und so fort. Danke. Und danke für die Geduld. Ne? Also es ist jetzt noch Raum für Fragen. Ich habe auch schon gleich eine, und zwar kannst du mir ein bisschen erzählen, wie denn die Handlungs- und Behandlungsmöglichkeiten dann aussehen bei jungen Mädchen und bei Frauen, die halt tatsächlich ja eben diese Prozedur erfahren mussten? Also klar, ne? Jetzt muss man sich vorstellen, also das ist etwas völlig Normales, niemand redet drüber, sämtliche negativen Implikationen werden als normal wahrgenommen, und dann kommt da so eine beschissene Organisation und fängt an zu erzählen, das ist ganz schlimm. Schmerzen, schlechte Sexualität, psychische Probleme, Depressionen, Probleme bei der Geburt und so weiter und so fort, und du bist selbst verstümmelt. Das muss man natürlich bei solchen Kampagnen immer im Hintergrund behalten, dass man plötzlich beginnt, eine ganz große Gruppe von Menschen, in diesem Fall von Frauen, mit etwas zu konfrontieren, dass sie vorher vielleicht unbewusst gewusst haben oder wo sie eben auch ganz offensichtlich darunter gelitten haben, sonst wären es nicht sie gewesen, die sozusagen einen adressiert hatten, aber die man natürlich langfristig auf keinen Fall damit allein lassen kann. Also eine Kampagne hat natürlich oder solche Arbeit zielt natürlich auf verschiedene oder funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist Prävention, also zu sagen, wir möchten jetzt nicht, dass noch weitere junge Mädchen verstümmelt werden. Das ist erstmal eine ganz große Priorität, dass das nicht noch mehr passiert, aber natürlich gibt es eine ganz große Gruppe von beschnittenen oder verstümmelten Frauen, mit denen man, und Männern, die darunter genauso leiden. Das ist ja nicht, worum es geht, ist ein Problem, das natürlich beide betrifft, ganz massiv. Und diese Kampagne ist am ersten Tag mindestens so intensiv von Männern unterstützt wie von Frauen. Was natürlich für Väter, die plötzlich hören, die Tante hat die Tochter verstümmeln lassen am Tag, wo ich in der Nachbarstadt einkaufen war, weil ich wusste, ich hätte gesagt, nein. Also, weil die Praxis läuft über Frauen. Das ist internalisiertes Patriarchat. Und Frauen verschweigen das ganz häufig von Männern, weil sie wissen, Männer sind eher dagegen. Also ist nicht die ganzen Rollenzuschreibungen sind auch immer nicht so einfach, wie man denkt. Also ebenso wie mein Kollege Fallach nicht wusste, dass seine Schwester und seine Mutter verstümmelt, geht es ganz vielen. Und natürlich hat das auch Implikationen auf Sexual und so weiter. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Das erste, was natürlich auch in dieser ganzen Diskussion immer so schräg läuft und vor allen Dingen auch in Europa so schräg läuft, eine Frau, die genital verstümmelt ist, ist keine halbe Frau oder keine behinderte Frau oder irgendetwas. Es ist eine Frau, der etwas mir Übles angetan worden ist und wo klar sein muss, dass das so nicht wieder gut machbar ist. Aber das heißt nicht, dass sie kein glückliches Leben führen kann, auch nicht ein erfülltes Sexualleben führen kann. Nur die Art und Weise der Sexualität muss eine ganz andere sein. Und es gibt in Irak, Kurdistan, das ist leider bislang eben auch, weil aus finanziellen Gründen, wenn ich dem US State Department ein Proposal schreibe, wo ich das Wort Sex Education reinschreibe, wird das abgelehnt, weil das ist ganz schlimm. Da musst du irgendwas von Reproductive Health rumschwafeln und das ist total wichtig, weil wenn es um Sexualität geht, flippen Leute völlig aus. Die Vorstellung, du könntest im Nahen Osten etwas machen, was mit Sexualität zu tun hat und dich mit den Herrschenden natürlich anlegen, ist etwas, was niemand finanziert, weil der Trick im Nahen Osten ist, wir wissen ja, alle Araber wollen keine Demokratie, aber das diskutieren wir natürlich mit ihren Unterdrückern und Diktatoren. Und wenn wir im Nahen Osten solche Projekte unterstützen, wissen wir, die Diktatoren finden das nicht toll, also bevorzugen wir es nicht zu tun. Das heißt, selbst wenn man solche Projekte macht, muss man sie in Projektanträgen irgendwo verstecken, damit so Worte wie Sex Education ja nicht auftauchen, weil das wird einem sofort abgelehnt. Und es ist immer natürlich auch eine Geldfrage, wenn man das im großen Rahmen macht. Also das ist Teil dieses völlig verrückten Verhältnisses zum Nahen Osten. Wichtig ist, und was etwa Leute im Iran jetzt machen, ist Therapie mit Partnern, wo die Frau beschnitten ist. Und über Sexualität reden, über Erwartungen reden und über Möglichkeiten einer erfüllten Sexualität trotz Beschneidung. Sex findet im Kopf statt, als allererstes. Und wir haben festgestellt, bei den eher gebildeteren Leuten, wo dieses Problem, denen wir einfach auch auf freundschaftlichem Wege verkehren, dass von ich lasse mich von meiner Frau scheiden, bis hin zu okay, wir sozusagen starten ein neues Verhältnis in unserer Partnerschaft, in dem eben Zärtlichkeit, in dem auch die Sexualität der Frau, aber nicht nur die Sexualität, sondern was ich eingangs sagte, weibliche Sexualität eine größere Rolle spielt. Also das Zärtliche, Passive, das, was man verbindet mit weiblich und dagegen gibt es die penetrierende männliche Sexualität, die mit Gewalt, Schnelligkeit und ich möchte nicht die mitgefilmten Hochzeitsnächte in 95% aller Fälle im Nahen Osten mir anschauen. Ich weiß in etwa, wie unschön sozusagen Unsexualität sich auch ausdrückt, die eben nicht Teil einer gesellschaftlichen Reflexion ist, sondern in Gesellschaften, in denen Liebe und Sexualität voneinander abgespalten sind, traditionell. Also gibt es durchaus die Möglichkeiten, etwas neu zu erfahren und auch seinen Partner neu zu erleben. Und wir kennen Paare, wo das eben sogar einen positiven Effekt hatte. Natürlich hat es für 90% einen extrem negativen Effekt. Da ist enorm wichtig, und wäre es enorm wichtig, ganz massiv in Aufklärungskampagnen zu investieren, die dann aber natürlich auch Kampagnen der Sexualaufklärung sind und so Themen wie Gleitmittel, die Funktionsweise der Vagina, des Unterschieds zwischen vaginalen und klitoralen Orgasmus etc. Ich bin wirklich kein Sexologe, aber ich dilettiere auch hier ein bisschen rum, zu thematisieren. Und diese Themen haben in diesen Ländern die extreme Sprengkraft, dass das letztlich revolutionär ist. Und man muss Mittel und Wege finden, wie man damit umgeht. Einer war, dass eine Kollegin von uns etwa mal eine Selbsthilfegruppe in Halabja gegründet hat. Also eine Selbsthilfegruppe im Sinne der anonymen Alkoholiker oder was weiß ich was, weil einfach Frauen denen das passiert ist, alle ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das Erlebnis, worüber ich rede, das verstehst du sofort, weil die ist ein ganz, ganz wichtiges Element auch in Therapie. Und das zweite ganz, ganz Wichtige, das machen wir jetzt, oder das konnten wir bis diesen Monat machen, wir haben ja kein Geld mehr, waren Arbeit mit Männern. Mit Männern sich treffen und mit Männern darüber sprechen. Und wir haben festgestellt, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis, wenn dieses erste Rollenbild, ich bin der Mann, ich habe doch kein Problem, und deshalb arbeitet man mit Frauen, weil Männer im Nahen Osten haben kein Problem, das sieht man ihnen auch mal sofort an. Aber irgendwann mit der Zeit stellt man fest, und auch was für ein Druck sie stehen und wie schnell sozusagen, zumindest in Irakisch-Kurdistan, diese erste Barriere fällt und man dann anfängt, plötzlich über Dinge zu reden. Und die letzten 3 Monate gab es sehr viele Treffen zum Thema Law Number 8, also diesem Gesetz gegen Gewalt und eben auch Genitalverstümmelung mit Männern. Und es war wirklich ein ganz neues Erlebnis festzustellen, was für ein Interesse da eigentlich besteht und wie sehr auch Männer eben unter all dem leiden, die ja nicht nur die bösen Täter sind, sondern eben ganz genauso unter diesen Verhältnissen von Unfreiheit, von Unterdrückung und so weiter leiden. Kannst du? Ich rede von einer Projektion darauf. Okay. Ich empfinde das nicht so, aber... Okay. Ich meine eigentliche Frage, und zwar ist jetzt bekannt geworden, dass der IS tatsächlich mit seinen Gebieten eine Fahrt durchgesetzt hat, oder dass es nicht durchgesetzt wurde, aber dass alle Frauen und alle Mädchen in den Kalbstuhlen werden müssen, das ist so wie der Fall. Und ich habe auch gesehen, dass da die Arbeit mit Flüchtlingen, die syrischen Flüchtlingen oder generell Ja, also gut, dass du erstmal einen Punkt ansprichst, der ganz wichtig ist. Da muss ich einen ganz kleinen Ausholer machen. Also ist jetzt endgültig, wir hatten das letztes Jahr schon darüber also publiziert, der Islamische Staat zwingt vor, dass neugeborene Mädchen in Krankenhäusern in Mosul und so weiter verstümmelt werden. Das baut aber auf. Nichts am Islamischen Staat ist neu. Es ist immer so ein Problem, den Islamischen Staat als die ganze... Der Islamische Staat führt einfach nur konsequent zu Ende, was im Nahen Osten die Regel ist und stattfindet und macht es sichtbar. Darüber kann man, obwohl ich ihn hasse wie die Pest, dem IS sogar einigermaßen dankbar sein, weil einiges eben man nicht mehr weggucken kann, weil er es dann am besten auf Video dreht. Es gibt innerhalb vor allen Dingen der salafitischen Bewegung und innerhalb der islamistischen Bewegung weltweit eine Tendenz, Genitalverstümmelung zu promoten. Ganz großes Problem in Malaysia. Malaysia ist zum Beispiel ein Beispiel, wo traditionell FGM gar nicht so stark vorkommt, wo FGM ein völlig neues Phänomen der Mittelschichten ist. In Malaysia mit dem Rahmen der Islamisierung Malaysias in den letzten 30 Jahren richten sich Mittelschichten nach Saudi-Arabien aus und versuchen, die Saudis nachzumachen, obwohl in Saudi-Arabien FGM nicht so ein großes Problem ist und salafitische Prediger bewerben FGM. Das heißt, in Malaysia hat man momentan das Problem, dass auf den Dörfern das eigentlich gar nicht so ein Problem ist und man konnotiert das ja eigentlich immer mit rückständig. Also es gibt... So, besser? Vielleicht ist die Batterie... Es ist zu leise, oder wie? Es piept. Ach, es piept. Geht das, wenn ich ohne rede? Versteht man? Okay, dann ich hab hier eine laute Stimme. Dann mache ich es mal aus. Das also nun, und Malaysia ist das extremste Beispiel dafür, mit dem politischen Islam, sowohl der Muslimbrüder als auch der Salafiten, FGM in Gegenden und Schichten verbreitet wird, wo es vorher nicht existiert hat. Und das hat eben ganz extrem mit dem Islam und mit der Islamisierung zu tun und müsste auch als solches adressiert werden. Und der IS ist Teil davon, weil der IS ist keine, also die, die Fatwas des IS basieren nicht auf schafaitischer Rechtsschule. Der IS ist eine salafitische Bewegung, die versucht, auf die Hanbaliten, also die Wahhabiten in Saudi-Arabien, sich zu berufen. Und eigentlich sind die Hanbaliten nicht führend, was die Promotion von FGM anbelangt. Und da sieht man, was für eine Bedeutung auch politisch, also im politischen Kampf, das eigentlich hat, dass eben Organisationen wie der Islamische Staat oder andere Salafiten versuchen, das im Moment zu verbreiten. In Tunesien ist unbekannt, nach Tunesien sind Salafiten gereist und haben gesagt, ein guter Muslim muss seine Tochter beschneiden. In Malaysia ist das ein Riesenproblem, in Indonesien ist das ein Riesenproblem und wir stellen sogar fest, dass in irakisch-Kurdistan einige der islamistischen Organisationen anfangen, ganz bewusst das wieder zu promoten. Das heißt, der Krieg gegen den Islamismus findet, ich sage, jeder Krieg im Nahen Osten findet auf dem Körper von Frauen statt. Es gibt keinen einzigen Auseinandersetzung im Moment, in dem nicht zentral der auf dem Körper von Frauen stattfindet. Und dass der IS das macht, und wieder eine ganz typische Reaktion, die Fatwa kam raus. Einer von der UN hat sogar gesagt, ja, die ist richtig. Und als der Bein aufschreit, nein, der Islamstaat und das hat nichts mit Islam zu tun. Und wir waren die Einzigen, geschrieben, ich meine, das machen sie alle, warum soll der IS das nicht machen? Also der IS treibt einfach nur jede Perversität des politischen Islam gepaart mit dem irakischen Baasismus auf seine Spitze. Wenn der, ne? Aber wir haben mit den Jesiden, also wir arbeiten ja mit ganz vielen ehemaligen jesidischen Sexsklaven in Duhuk. Die haben jetzt aber noch keine neugeborenen Kinder. Und die Flüchtlinge, also das Problem ist, dass das neu ist und sie einfach die neugeborenen Mädchen beschneiden. Der Großteil der Flüchtlinge, mit denen man zu tun hat, vorher geflohen ist, ist es jetzt nicht also ist die Verifikation über die Flüchtlinge nicht möglich. Die letzte Verifikation, als dann auch die Bild-Zeitung darüber berichtet hat, die Information kam ja von uns, waren einfach Berichte aus, also vom Untergrund aus Mosul. Also wie es Raqqa is being slaughtered silently gibt, die einfach darüber berichten, wie es in Raqqa unter dem Islamischen Staat ist, gibt es weniger bekannt, genauso sozusagen Mosul is slaughtered silently. Also Informanten, die unter täglichem Einsatz ihres Lebens aus Mosul berichten, was dort eigentlich passiert. Und das war in der letzten Zeit, wurde vermehrt berichtet, dass von den Moscheen in Mosul eben das sozusagen gerufen wurde, also dass es verbindlich ist, also seine neugeborenen Töchter zu verstümmeln. Yeah, no problem. So you alluded towards the beginning of your talk to the fact that when you do this kind of work, you open yourself up to the possible criticism from the governments in the regions you're working in, that you're being hypocritical, coming in with a European perspective and critiquing one type of genital cutting, and that. This can happen with FGM because it's easy to orientalize it. It's easy for someone here to say this is something that's done there, and we're going to come in and stop it. So I'm wondering why open yourself up to that criticism in the first place? Why separate different forms of genital cutting in your work? Is that a strategic decision? Is it a political decision? Ich antworte auf Deutsch, ja? Nein, irgendein vielleicht sprachliches Missverständnis. In Westasien und Südostasien, wo wir arbeiten nicht in Afrika, gibt es die Form 2 und 3 von Genitalverstümmelung nicht. Also es gibt nur die sogenannte Sunnat, also die Beschneidung der Klitoris maximal noch Teilen der äußeren Schamlippen. Gegen diese ganze kulturalistische Vorstellung, ich habe es nie gehört, ich bin nie von irgendjemandem gefragt worden, wie es darauf kommt, dass man als Europäer dort arbeitet und es gibt doch die unterschiedlichen Kulturen. Auf diese Narrative und Diskurse bin ich bislang immer nur in Europa und den USA gestoßen. Im Gegenteil ist es so, aus meiner Erfahrung, und dieses Jahr werden es 25 Jahre, die ich in dieser unschönen Weltregion arbeite, aus meiner Erfahrung ist es so, aus der Region hoffen Leute, dass man sie unterstützt, fördert und ihnen hilft. auch Systeme zu. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Online-Tool entwickelt, dass man, wenn man eine Untersuchung an einem Ort machen will, einfach von uns die Guidelines in 6 verschiedenen Sprachen hat und man Sache sagen kann, wenn diese Befragung gemacht worden ist, wie wir sie etwa im kleinen Rahmen im Oman und im Südirak haben durchführen lassen, dass sie auf einem gewissen Standard ist, der auch publizierbar später ist. Also es ist eher so, dass Leute einen adressieren. Jetzt gibt es nicht, und dieser ganze komische, das ist hypocritical und das ist East und das ist West und we are Islam and how do you und so weiter, Narrativ ist einer, der herrschaftslegitimierend ist und nicht herrschaftskritisch. Und die Leute, die Veränderungen wollen und nicht, es gibt natürlich Idioten aus Europa, die sich da hinstellen, als wären sie, aber wir arbeiten seit 25 Jahren in der Region und hauptsächlich mit unseren lokalen Mitarbeitern, ist etwas, der nicht als Problem auftaucht. Der taucht auf, wenn man es mit der Hamas trifft. Die Hamas erzählt sowas oder die iranische Regierung erzählt sowas. Das heißt, die Vorstellung, wenn man sich für ganz universell für Menschenrechte und Frauenrechte einsetzt und klar macht, was die eigene Arbeit ist. Und ich sage, wir Europäer sind natürlich, aber der CSU, die ist jetzt in Deutschland der Frauenschutzbund. Wir schützen jetzt die deutsche Frau mit der CSU gegen die arabischen Männer, die ja alle Vergewaltiger sind. Oh, aber 97 hat die CSU im Deutschen Bundestag ja gegen die Vergewaltigung, dagegen gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht wird. Aber trotzdem, Herr Horst Seehofer, das ist jetzt ein echter Frauenrechtler. Also, hypocritical ist generell der Bezug auf Kultur und nicht auf den Menschen. Again, just to get back to what I was getting at. So, you referenced the what happened in Germany in 2013, 2014, and the Iranian government saying specifically that in Germany, if they're going to say that FGM should be legal, they have to say the same about circumcision, male circumcision. So I guess what I'm asking is not so much about differentiating between different forms of FGM, but about differentiating it on the basis of gender. So when you're in anywhere in the Middle East, there's no country where FGM is practiced where MGM is not practiced. Ah, you, okay. Yeah. Yes. So ich persönlich bin wirklich ist über die Kampagne gegen FGM. Gibt es auch Diskussionen und Auseinandersetzungen über männliche Beschneidung, die sozusagen automatisch kommen. Okay? Es ist, ob man nun ein Befürworter oder Gegner von Beschneidung von Jungen ist, zumindest ist es bekannt, dass die Auswirkungen auf Frauen schon stärker sind. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Beschneidung von Jungen oder Männern schwere Implikationen haben. Aber im Augenblick würde dieses Thema, in dem eben sämtliche Rechtsschulen, auch die Rechtsschulen, also der Punkt ist, eine der Strategien im Augenblick ist zu sagen, es ist nicht ein Problem des Islam, es ist ein Problem von Rechtsschulen. Das läuft auf einer gewissen Ebene einfach strategisch, dass man besser argumentieren kann. In der Schia gibt es ja auch FGM. Also nicht so verbreitet, aber etwa in der Bora-Community im Iran oder im Oman, im Jemen sind diejenigen, die FGM praktizieren, Schiiten. Auch wenn in dem Südirak ist es auch verbreitet unter der Schia. Also es sind die. Ne? Aber in dem Augenblick, wo man über Rechtsschulen und Schia und so weiter redet, unterläuft man dieses, das ist ein Problem des Islam-Diskussion. Und wir haben einfach festgestellt, dass es ganz, ganz enorm wichtig vor Ort, als auch hier ist, immer zu sagen, na, das ist nicht ein Problem des Islam, das ist ein Problem Recht. Vor Recht schon weiß eh niemand, wovon man redet. Man erzählt dieselbe Aussage, aber auf einer Ebene von State Department, UN, Amnesty und so weiter und so fort, unterläuft man diese reflexhafte Verteidigung, die es, also vielleicht jetzt bald nicht mehr, aber die ist bislang diese reflexhafte Verteidigung von Islam. Das hat mit Islam zu tun. Wenn Frauen geschlagen werden, hat das mit Islam zu tun. Das ist bestenfalls Missbrauch von Islam und so weiter und so fort. Jetzt kann man diese Diskussion stundenlang führen. Wenn man allerdings das Ziel hat, so eine Kampagne zum Erfolg zu bringen, muss man an manchen Stellen auch gewisse taktische Zugeständnisse machen. Aber wie gesagt, ganz wichtig in der hiesigen Debatte ist, was ich eingangs sagte, aus muslimischer Sicht, also wir dürfen nicht wenn wir über Beschneidung oder Genitalverstümmelung reden, so tun, als sei Beschneidung von Knaben im Islam und im Judentum dasselbe. Das wird aus unterschiedlicher, hat eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Und ich persönlich bin, habe auch immer gesagt 2012, um diese Vermischung von FGM, MGM, das eine ist verboten, das andere ist erlaubt, was alles aus Sicht sozusagen, aus islamischer Sicht keinen Sinn macht und einen dadurch angreifbar macht. Ich denke, es ist nicht das geringste Problem zu sagen, etwa in der Bundesrepublik Deutschland ist man, glaube ich, mit 13 Jahren religionsmündig, also kann, ist im Sinne adult on a religious level. Und dann soll eben entschieden werden, ob jemand sich diese Beschneidung, männliche Beschneidung unterlaufen möchte oder nicht, aber nicht diese, es ist aus islamischer Sicht einfach unglaublich schwierig zwischen nicht Genitalverstümmelung, ist kein Problem in Asien, zwischen also Genitalbeschneidung von Mädchen und von Jungen zu unterscheiden. Und eben aus religiöser Sicht wird sie nicht getan. Sind alle müde. Platt. Alle wollen rauchen. Ja, gibt es denn noch Fragen? Wenn nicht, dann... okay. Ihr habt euch beide gleichzeitig geredet. Ja, ich wollte nur was sagen, was ich vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, deshalb wurde ja schon von Linken geschrieben, dass sie meinten, dass die Genitalverstümmelung sollte eigentlich unter Critical Whiteness betrachtet werden. Mhm. Es gibt ganze Bücher dazu, Janice Body, also angefangen von, also die Color, People of Color Frau oder die Frau in der arabischen Welt hat ja eh ein ganz anderes Verhältnis, weil da spielt Familie und Familienzusammenhalt ja einen viel größeren Wert als diese kommerzialisierte, oberflächliche Sexualität wie in Europa. Und da das ein Initiationsritus ist, der sozusagen das Mädchen zur Frau macht und in die Familie und in die Gemeinschaft einführt, müssen wir das einfach auch verstehen vor dem kulturellen Hintergrund. Und wer daran Kritik übt eben eine andere Kritik an einer anderen Kultur, und das ist rassistisch. Janice Body aus Kanada hat darüber ganze Bücher geschrieben. Ich muss sagen, ich lebe zwar im Prinzip in zwei Welten und versuche manchmal auch als Vermittler zwischen diesen zwei, dieses Geschwätz geht mir in einem Ausmaß auf den Keks, das ist nicht von jemandem bedarf, der nun vom ersten Tag an miterlebt hat, wie man im Nahen Osten seine Kampagne aufgezogen hat und was sie dort bedeutet, aber es würde mich natürlich sehr freuen, weil das selbstevidenter Schwachsinn ist, wenn es ordentlich hier von Leuten, die das akademische Instrumentarium haben, einfach platt gemacht wird. Die Vorstellung, dass andere Kulturen solche Formen von Gewalt ausüben können, weil es ihre kulturelle, was weiß ich was, Eigenart und Rechtfertigung ist und es rassistisch wäre, das zu kritisieren, ist für mich im Sinne von Marx unter aller Kritik. Und glücklicherweise wird, wenn man sich jetzt wiederum anguckt, und darüber, glaube ich, kann ich schon mir ein Urteil bilden, in welchen Kreisen dieser komische antirassistische Critical Whiteness, solange er verständlich ist, also zum großen Teil ist es einfach schon in Deutsch nicht verständlich, das heißt also, oder in Englisch, das heißt, es wird auch nicht wirklich in die Region zurück übersetzt. Aber es wurde richtig gesagt, Bezug nimmt darauf Hamas, iranische Regierung etc. pp. Die brauchen den, weil sie genau dasselbe erzählen, nämlich die Differenz der Kulturen, den Unterschied der Kulturen, die eben auf der einen Seite islamische Menschenrechte haben und so weiter und so fort. Auf der Ebene der wirklichen Aktivisten, von denen ich nun sehr, sehr viele kenne, habe ich noch nie einen Satz dazu gehört. Im Gegenteil, es gibt ja, ich bin von ihr am Anfang gefragt worden nach dieser Begrifflichkeit. Also ist das jetzt FGM, ist es jetzt Genitalverstümmelung oder FGC, also Genital Cutting? Die afrikanischen Frauen haben immer darauf insistiert, dass das FGM ist. Und es ist eine europäisch-UN-Geschichte, weil wir, sonst machen wir die afrikanische Frau ja zu einer nicht vollständigen Frau und so weiter und fort, dieses Cutting dahinter zu setzen. Also, dass es FGC heißt, ist nicht eine Forderung von Colored People, sondern eine akademische Konstruktion aus dem Westen. Und ich denke, das sagt eigentlich genug dafür aus. Ich finde, man kann seine Zeit besser verbringen, als über Critical Whiteness zu diskutieren. Kannst du noch mehr? Ja, es gibt jetzt in den letzten Jahren Berichte über Frauen und junge Mädchen, die hier aufgewachsen sind, in migrantischen Familien, die für Zwangsverheiratung, für FGM in ihren Heimatländern zurückgebracht werden, um diese Sachen zu vollziehen, also die Zwangsehe und FGM. Ist das im irakischen Grösen auch ein Problem, das irgendwie Frauen und Mädchen? Nee, das ist wiederum so eine ganz verrückte Sache, dass sich das rumgesprochen hat. Und es gibt ja inzwischen, es ist ja in vielen europäischen Staaten gesetzlich verboten. Und die Briten und Franzosen machen auch so ein bisschen was. Wir stehen da wieder vor der von mir eingangs beschriebenen Catch-22-Situation. Dass sämtliche Gelder, die von der EU und in die Erforschung von FGM in migrantischen Communities fließen, sich nur auf Afrika beziehen. Dass ich mit dem zuständigen Menschen in der EU, der dieses Projekt finanziert, gesprochen habe, der hat noch nie davon gehört, dass es FGM etwa in Kurdistan oder im Jemen gibt. Ich meine, der wird dafür bezahlt. Das heißt, es ist immer noch dieser Verdrängungsmechanismus am Berg, dass... Und einmal nur noch mal, weil ich das anfangs in Zahlen nicht gesagt habe, die offizielle Zahl, die immer durch die Gegend gurkt, wo niemand auch sagen kann, wo kommt die eigentlich her, aber wenn man so eine Zahl mal etabliert hat, dann steht so eine Zahl, sind 125 Millionen Mädchen und Frauen weltweit. Nur diese 125 Millionen Mädchen und Frauen weltweit schließen sämtliche Mädchen und Frauen in Asien aus. Alleine in Indonesien leben 180 Millionen Menschen und nach allen Zahlen und Daten, die uns vorliegen, sind 80% der Bevölkerung in Indonesien muslimisch und von diesen 80% sind zwischen 80 und 90% aller Mädchen verstümmelt. Wenn das stimmt, ist alleine die Zahl von verstümmelten Mädchen in Indonesien so groß wie die Zahl, mit der die UN da die ganze Zeit rumhantiert. Und da sind jetzt die gesamten anderen Länder überhaupt nicht dabei. Aber dadurch, dass man sich die ganze Zeit weigert, überhaupt wahrzunehmen, dass das ein Asienfall ist, fallen die gesamten Migranten aus diesem Gebiet raus, auch wenn das inzwischen Checks gibt. Also man hat jetzt diese Länder Mali, Niger, Tschad und so weiter, wo das wirklich bekannt ist. Die sind sozusagen gescreent und man passt auf, und wenn die mit dem vierjährigen Mädchen zurückfahren. In diesem EU-Programm, das du erwähnst, läuft irakisch-Kurdistan überhaupt jetzt Problemland mit. Das heißt, die erforschen das noch nicht mal. Obwohl inzwischen wenigstens durch jahrelangen Druck und jahrelange Arbeit und jahrelange Artikel der Irak in diese UN-Liste aufgenommen worden ist. Ich denke, natürlich wird das gemacht. Nur, es gibt nochmal zwei Unterschiede. Sorry. Der eine ist, ich habe den Eindruck, und da haut mich jetzt bitte, wenn ich ungut über eure Region richte, aber ich bin ja weiß, wenn ich das mache, ist das halt uncritical whiteness. Es gibt zumindest im Nahen Osten eine gewisse Autoritätshörigkeit. Das heißt, wenn im Nahen Osten klar ist, etwas wird von staatlicher Seite durchgesetzt, gibt es die Tendenz, dass das durchgesetzt wird. Ich hatte vorhin das Beispiel der Gurtpflicht gesagt. Meine Überzeugung ist, wenn im Nahen Osten Regierungen sagen, das nehmen wir wirklich ernst und machen nicht dieses Spielchen ein bisschen nicht und ihr wisst ja schon und hintenrum dürft ihr, also das, was jede nahostliche Regierung perfekt kann, sondern sagen wir setzen das wirklich durch, könnte man zumindest in Irak-Kurdistan, das ich gut kenne, ich denke aber auch im Iran, in 5 Jahren das so runtersetzen, dass man sagen kann, dass unter 10%, das ist ein Problem der Vergangenheit. Ich habe den Eindruck, dass in Afrika das ein bisschen anders ist, weil einfach die Tradition des starken Staates da fehlt. Also nicht des starken Staates im Sinne eines Leviathans, aber schon eines Staates, der wirklich, ne, so. Das heißt, die Erfahrungen, die in Afrika gemacht werden, dieses Rumgemache 30 Jahre und dann ist hier mal ein bisschen und da tun wir, glaube ich, im Nahen Osten nicht dran. Ich glaube daran, wenn man es wirklich ernst nimmt, kann man sehr, sehr schnell FGM-Vergangenheit sein lassen. Ne? Und das haben ganz viele Leute einfach nicht auf dem Schirm, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und es ist eben wirklich innerhalb, meine, du weißt es selbst, innerhalb der irakisch-kurdischen Gemeinde ist das ein Thema und es ist von sehr vielen Leuten negativ inzwischen besetzt. Ne? Was wir wissen ist, aus unserer Erfahrung, ein ganz großes Problem sind kurdische Männer in der Diaspora, die sich jüngere Frauen holen. Was ein Phänomen ist, das relativ, also Männer, die hier in den 90er Jahren hergekommen sind, als Flüchtlinge oder Migranten, jetzt in ihren späten 40ern sind. Und es gibt da einen sehr, sehr florierenden Heiratsmarkt, weil es natürlich interessant, da lebt ein gut situiertes Leben, wird etwas älter und habe jetzt ein Interesse an einer jüngeren Frau, die irgendwo in ihren frühen 20ern ist, am besten Jungfrau. Und an den Fällen haben wir ganz häufig gehört, dass diese Männer nachfragen, ob die Frauen verstümmelt sind. Ganz klar, warum? Ich bin Ende 40, ich habe einen Bauch, so richtig der Kracher ist das auch nicht mehr, eine 20-jährige Frau. Also stelle ich mir vor, dass diese Frau vielleicht nicht kommt, weil ich der ganz große Kracher bin, sondern weil ein Leben in Europa und so weiter für sie relativ interessant ist und dass sie bei der vergleichsweisen Freiheit, die in Europa herrscht, sich dann vielleicht doch woanders umschaut nach einem etwas glücklicheren partnerschaftlichen Leben. Also frage ich die Familie, sie zu verstümmeln, in der Vorstellung, dass ich damit sozusagen ihre Sexualität nehme. Und für mich spielt das dann keine Rolle mehr, weil ich eh kein großes Interesse an ihrem Wohlbefinden, an meinem habe. Dieses Ding ist häufiger aufgetaucht. Ob Familien wirklich zurückfahren, um ihre Töchter zu verstümmeln und dann wieder zurückkehren, wie das in Afrika der Fall ist, wir haben davon noch nicht gehört. Ich gehe aber davon aus, dass es der Fall ist. Wie gesagt, damit das wirklich untersucht wird, von den Orten, wir arbeiten nicht in Europa zu dem Thema, wir beraten nur. Damit das untersucht wird, müsste diese Länder auch erstmal auf die Listen von denjenigen, die damit arbeiten. Das sind sie bisher nicht, weil wir immer noch uns in diesem Kreis drehen, dass FGM ja ein afrikanisches Problem ist. Ist das kein Kühl? Was? Ist das kein Kühl, dass diese Aussage getroffen wird? Ich denke mal, ich verstehe es ehrlich gestanden nicht. Einerseits ist es ganz stark, wenn man mit den Leuten redet, ist dieser Islamschutzmechanismus. Der ist ganz stark. Der rastet wie Kniesehnenreflex. Aber den gibt es ja bei ganz vielen Dingen. Ich denke, es ist natürlich auch die Frage der Ressourcenverwaltung. Ich meine, ein Beispiel, wir haben aus Afrika diese FGM-freien Dörfer kopiert. Also dass Dörfer sagen, wir hören damit auf und dafür kooperiert man in der Dorfentwicklung. Läuft total gut. Es gibt in ganz Asien 11 Dörfer, das sind unsere Dörfer. Es gibt in Afrika, glaube ich, inzwischen 2000. Es gibt in Afrika hunderte von Organisationen, die im Prinzip darüber leben, dass sie sich mit FGM beschäftigen. Es gibt in Asien uns. Jetzt ist natürlich, die kommen alle nicht nach A, die versuchen natürlich auch alle ganz massiv ihr Territorium zu verteidigen. Ich meine, dieses NGO-Business ist ein einziges Hauen und Stechen und es geht um Geld und es geht um Ressourcen und es ist völlig klar, ne, also die Gelder, die nach Asien fließen nicht nach Afrika. Und darum versuchen diese ganzen Organisationen das auch runterzukochen. Ne? Also aus pekuniärem Eigeninteresse und es gibt noch viele, viele andere Gründe.